Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen auf dem angestammten Kanal, endlich wieder da. Willkommen. Hi Leute. Prost, Neu-Ostern. Willkommen zu Hause. Guten Abend. Frühling für Frauen. Ja. Und wer die Anspielung verstanden hat, darf sich eine Fleißbiene ins Heftchen kleben. Sternchen. Womit fangen wir an? Ja, mit dem gerade eingeblendeten. Zeitungen, auf die die SPD heimlich und indirekt Einfluss nimmt. Ein Artikel von Tüchis Einblick, ein besonderer Artikel, weil das sehen wir hier gleich auch im Anschnitt, den wir hier zeigen. Dieser Artikel wird um 14 Uhr gelöscht. Tichys Einblick verfügt nicht über die Ressourcen, um mit diesem machtvollen Gegner presserechtliche Auseinandersetzungen zu führen. Pressefreiheit ist die Re Fre Freiheit sehr reicher Organisationen und Personen. Weil letzteres ist auch ein Zitat von irgendjemand, das fällt mir nur gerade nicht ein. Von wem? Ja, geht in dem Artikel um das sogenannte Redaktionsnetzwerk Deutschland. Ist ja wie so eine graue Eminenz, so ein bisschen, ich sagte hier, es wird fast täglich zitiert, natürlich auch sehr häufig in den Nachrichtensendungen von ARD und ZDF. Und im Endeffekt steht dahinter halt ein Zusammenschluss aus ja, SPD-nahen oder SPD-eigenen Redaktionen. Weil wenn du ein bisschen runterscrollst, kommt irgendwann ein Bild, das zeigt, an welchen Be Unternehmen die SPD beteiligt ist. Genau. Das Und sieht das doch ist gut aus. ja, ne, ist gar nicht so wenig. Und über allem steht diese Das Matzak-Gruppe. ja, die Matzer-Gruppe, ja, die kenne ich hier natürlich, weil die sind hier bei mir in Hannover zu Hause. Madsack Metzek, heißen ja. Ja, die. Und die dominieren halt so den, also es ist halt so die lokale hannoveranische Zeitungen, also alles, was da so gibt, ist alles von Matzak. Also es gibt mehrere Sachen, aber die sind alle von Matzak. Und die Kirche hängt da wohl das. auch mit drin, wenn ich mich richtig erinnere. Und wir haben da auch beim Weltraumaffen vor mehreren Jahren schon mal drüber geredet, über diese Beteiligung von der SPD an irgendwelchen Medienkonzernen. Ja, das Thema hatten wir schon öfter. Also da, dass Tichy da jetzt was drüber macht. Ich meine, es gehört halt auch ein bisschen Mut dazu, weil so jemand hat halt auch viele Anwälte und der fährt dir gerne mal über den Mund. Im Besonderen ging es hier um die Reaktion von einem Mitarbeiter der Welt. Nee, ach Quatsch. Von einem Mitarbeiter von Matzak, so. Genau, und ein Mitarbeiter von Redaktionsnetzwerk Deutschland, der deutschlandweit nachgedruckt wurde, praktisch über diese Verbindung. Darin heißt es, über den Bruderbesuch bei der AfD als Medien in der Grauzone zum Rechtspopulismus gelten Kritikern schließlich Tichys Einblick, verantwortet vom früheren Wirtschaftswoche-Chefredakteur Roland Tichy, das Magazin Cicero und die Neue Züricher Zeitung. Die Achse des Guten und die junge Freiheit haben die Grenze nach allgemeiner Einschätzung überschritten. Wenn man dann halt am Ende sich überlegt, okay, sowas wird deutschlandweit als Fakt praktisch publiziert, über ein Netzwerk, das wiederum an einem direkten Konkurrenten von der AfD hängt. Also sehr direkt, weil in vielen Umfragen sind sie ja nicht mehr weit voneinander entfernt. Also. Das Zitat eingangs, das ist übrigens von Paul Sethe, früherem FAZ-Herausgeber. Die Pressefreiheit sei die Freiheit von 200 sehr reichen Leuten. Und das hat er in den 50er Jahren formuliert. Ja. Ja gut, die Medienbeteiligung der SPD haben ja erstmals Anlageobjekte angefangen und am Anfang sollte es eigentlich auch so sein, dass da keinerlei politische Einflussnahme erfolgen kann. Die Medienlandschaft sah damals halt noch ein bisschen anders aus. Jetzt hat sich die Medienlandschaft halt dahingehend verändert, dass sehr viele von diesen Publikationen dadurch, dass sie der SPD gehören, überhaupt überlebensfähig gehalten werden, weil sie wirtschaftlich sonst nicht funktionieren können. Jetzt haben hat dieses Redaktionsnetzwerk auch mit der DuPont-Gruppe eine Kooperation eingegangen. Das heißt, die bauen ihr Netzwerk noch weiter aus. Und da sollte man wirklich nochmal die Frage stellen, wie sieht denn das aus mit den politischen Einflussnahme bei politischen Beteiligungen von Parteien? Ja, und wenn du... gestellt werden. Das ist damals geklärt worden, aber damals sah die Medienlandschaft komplett anders aus als heute. Und der Kaninchenbau geht aber noch tiefer. Das ist ja das Schöne eigentlich an dem Artikel. Nämlich der Typ, der diese Einschätzung von Tichy und Cicero und so geschrieben hat, das ist ein Herr Decker. Der Herr Decker ist sogenannter Experte für die Linksradikale von der früheren Stasi-Informantin Annette Hane geführte Amadeo-Antonio-Stiftung. Diese wiederum wird mit nicht unwesentlichen Mitteln aus dem Bundesfamilienministerium finanziert. Zuständige Ministerin ist die SPD-Politikerin Franziska Giffey. Da schließt sich dann der Kreis nämlich doppelt. Nicht nur, dass dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland Zeug rauspustet, was zumindest den Anschein von Propaganda hat. Nein, sie lassen sich hintenrum auch noch mit Staatskohle pampern, die Leute, die für diesen Laden arbeiten. Und da wird mir dann endgültig schlecht. Ja, das, was Price gerade gesagt hat, dass sich da irgendwas dran geändert hätte, das kann ich so eigentlich nicht nachvollziehen, weil, soweit ich weiß, ist die Rechtfertigung dafür, dass man sagt, irgendwie die Parteien dürfen sich da beteiligen, dass ja der Auftrag der Parteien laut Gesetz ist, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Und das tun sie quasi auch dadurch, dass sie halt in Deutschland irgendwelche Medien unterstützen. Also, ja, das ist richtig. Komisch, was ich meinte, ist, es wurde damals davon ausgegangen, da es halt nur ein kleiner Teil der Medienlandschaft war und die Medienlandschaft vielfältiger war, viel mehr Unternehmen, viel mehr Eigentümer, dass da halt nicht einfach durch den Anteil am Markt keine Beeinflussung stattfinden könnte. Aber wie ich es ja gesagt habe, andere Unternehmen sind pleite gegangen, haben fusioniert, sind aus dem Markt verschwunden, während die wegen ihrer Parteizusammengehörigkeit immer noch ein bisschen bessere Stellung im Markt hatten und überleben konnten. Und deswegen sollte man die Situation nochmal neu überprüfen, meine ich ja. Ja, aber die Einflussnahme ist halt durchaus erwünscht. Weil sonst würde das ja keinen Sinn machen, wenn man sagt irgendwie, dass das mit der politischen Willensbildung zu tun hat. Genau, sie ist erwünscht, aber in Maßen. Und es wurde halt vor Jahren mal darüber entschieden. Und es wurde entschieden, da die Medienlandschaft so ist, ist es nicht eine maßlose Beeinflussung. Und jetzt sieht es halt anders aus. Ja. Wie war das dass sie an der Willensbildung teilnehmen dürfen und die mitgestalten dürfen, heißt ja nicht, dass die Medien ausnutzen können, um politische Botschaften durchzudrücken. Da gibt es ja eine Linie, die da meiner Meinung nach vielleicht überschritten ist. Sollte man mal überprüfen. Halt. Und eine Sache zum Tichy wollte ich nochmal sagen. Es wird immer gesagt, ja, der war der Chefredakteur der Wirtschaftswoche und so weiter und so fort. Ja, der ist der Vorsitzende der Ludwig-Erhard-Stiftung. Dass das nie erwähnt wird, das ist doch eigentlich signifikant. Aber gut. Wie war das bei der Society for Professional Journalists noch gleich in ihrem Code of Ethics, dass selbst der Anschein eines Interessenskonfliktes soll, wenn man sich journalistisch betätigt, das ist halt so. Weiß nicht, selbst der Anschein ist schon ein Fauxpas, wenn man Journalismus ernst nimmt als Handwerk, als Schreibhandwerk. Hier habt über Medien nochmal einen Artikel rausgehauen, auch zu demselben Thema, schlägt in dieselbe Kerbe und man geht halt hier eher den Gang, dass man sagt, Roland Tichy macht sich hier bewusst zum Opfer, nur weil das ein großer Konzern ist mit viel... Mit weitreichendem Einfluss, vielen Beteiligungen, heißt es ja nicht, dass man Unwahrheiten behaupten darf. In einem Artikel geht man darauf ein, dass sich die Abmahnung auf zwei Behauptungen beschränkt hat, die in einem Artikel vorgenommen worden sind. Und man mahnt an, dass man doch nicht so herumopfern soll. Ich mir halt auch denke, ja, ich will jetzt auch keine Fehlbehauptungen lesen oder hören. Ich mache bestimmt auch selber meine Fehler mit Fehlbehauptungen, wenn ich Sachen nicht ganz richtig verstehe oder darstelle. Aber trotzdem fand ich hier irgendwie so den Artikel einfach so, ja, ja, kleines Unternehmen, was keinen Rechtsstreit haben möchte, ja, opfern sie doch nicht so rum. Ich, keine Ahnung. So, ich will, dass die Kleinen jetzt auch nicht unbedingt von der Schippe springen in Sachen Falschdarstellung und alles und so einen Rechtsweg gibt es aus gutem Grund. Aber irgendwie, wenn ich den Artikel lese, habe ich da irgendwie, das sind meine freiheitlichen Gefühle verletzt, sage ich jetzt mal. Also, so. In Sachen Meinungsfreiheit. Er sagt aber ja im Prinzip sowas wie, dass der Tichy das nicht richtig nachgewiesen hätte oder so. Jetzt habe ich das ehrlich gesagt nicht ganz genau gelesen, das andere Ding. Wie ist das denn? Das steht dann weiter im Artikel, der ist ein bisschen länger, da muss man dann rein. Ja, die einzelnen Punkte von dem Übermedien hier, die habe ich ja gelesen. So, aber ob er damit recht hat, sozusagen, wollte ich wissen. Stimmt das denn, dass der Tichy das nicht richtig nachgewiesen hat? Das kann man doch im Prinzip abgleichen mit dem Artikel oder wie? Im Endeffekt müsste das ja dann ein Gericht machen. Also. Ja gut, ich meine, natürlich hätte doch in seinem Artikel nachweisen können oder sollen, sagen wir mal, dass jetzt hier und da eben die Nachrichten alle gleich sind, weil sie vom RND kommen oder so. Da stand jetzt, dass die Zeitungen geliefert werden damit, dass sie da irgendwie gezwungen sind, eine bestimmte Auswahl zu treffen, ist vielleicht nochmal was anderes. Ne? Weiß nicht. Ja, man hat sich ja davon. Ich meine, er sieht das ein bisschen sehr eng, das finde ich eigentlich auch, ne? Denn dass diese SPD mit ihrer Beteiligung da mal eine Anklage verdient hat oder ja, dass das irgendwie mal in Frage gestellt gehört, finde ich eigentlich auch. Ne? Aber er muss das dann schon das, auch so. Das Ding machen. Ist halt, die stören sich halt an der Grundannahme, dass man sagt, schaut mal, hier sind die Beteiligungen, deswegen sind die nicht objektiv, sozusagen. Diese Kerbe, in die da geschlagen wird im Artikel, daran stören sie sich und sagen, also, das muss man jetzt erstmal beweisen. Finde ich das auch fraglich, muss man auch irgendwie ein bisschen nachweisen können. Und wahrscheinlich kann man das aber auch. Das würde mich jetzt gar nicht wundern, wenn man das auch könnte. Also, diese Nachweise zu finden. Selbst bei der Welt, die ja eigentlich eher als konservativ gilt, hätte bei der Wahl, wenn nur die Journalisten der Redaktion der Welt teilgenommen hätten, die SPD eine Mehrheit mit den Grünen zusammen im Bundestag. Und wenn ich dann das in der konservativen Welt schon so habe und dann in, sagen wir mal, linksliberaleren Zeitungen Beteiligung der SPD dann ähnliche Umfrageergebnisse für die Wahl habe, frage ich mich, Leute, seid ihr alle blind? So, wollt ihr da nicht gerade ausgucken? So, ich sage jetzt nicht, dass alles schlimm ist und Bias, was die schreiben, aber dass man da so ein bisschen Geschmäckle hat, ob das denn alles so objektiv ist, das, ich weiß nicht. Wenn man das nicht sehen will, dann will man es, glaube ich, nicht sehen. Okay, also. Das geht natürlich auch. Netflix zahlt 10 Millionen Euro für eine Dokumentation von der Ocasio-Cortez und ihrer Kampagne. Da sind auch ein paar andere progressive Kandidaten erwähnt und das ist jetzt nicht nur sozusagen ein Mouthpiece für die Cortez, aber ja, es ist halt schon irgendwie lustig so. Linke Politik und 10 Millionen für die Doku läuft. Oh Gott, wenn ich das da lese, das hat auf dem Sundance Film Festival den Festival Favorite Award gewonnen und hat über 100 andere Leute, die da auch angetreten sind, dabei geschlagen. Das ist so traurig, weil ich meine, die 100 anderen Leute, die hatten keine Chance, weil die Leute nicht auf ein Filmfestival gegangen sind, sondern weil das Private wieder mal fucking politisch war. Ist ja lustigerweise auch das Motto der Berlinale dieses Jahr. Das Private ist politisch. Wie frech werden wir noch? Doch. Und hier ist es ja genauso. Ich bin auf dem Sundance Film Festival, um den besten Film auszusuchen. Nicht um Worship zu signalen oder irgendwie meinen politischen Scheißdreck zu pushen. Ihr saugt aus der Unterhaltung und aus der Kunst das Blut literweise raus. Irgendwann ist das nur noch so eine leere Hülle, die dann irgendwann umfällt und keiner braucht sie mehr. Ihr macht Kunst wertlos. Nee, wenn die Kunst politisch ist und damit komplett nur noch zweckmäßig, dann ist sie doch besonders wertvoll. Das zählt doch nicht. Ja, so, wir erinnern uns an die wunderbare Kunst der Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik. Genau, die Leute müssen endlich richtig erzogen werden mit Kunst. Das geht schon. Nagelt die Vernunft in das Volk! Das Ding ist ja, in der Doku geht es ja um die Citizen United, also dass du die Big Bucks out of politics bekommst, was halt auch so der Fall ist, dass ich weiß nicht, bei der letzten Wahl waren halt die Democrats irgendwie überfinanziert und die Moment Republikaner mal, Abel, nicht. Aber viel schlimmer ist doch, du lässt dir 10 Millionen Dollar für einen Film geben und dann sagst du in dem Film, die sollen das Geld aus der Politik lassen. Nee. Ist auch nicht schlecht, ja. Aber was mir hier auf jeden Fall auffällt, bevor wir in den Artikel reingucken, auf diesem Cover von Journalist ganz in der Mitte, das ist eine ehemalige Chefredakteurin vom MadSack-Konzern. Ah, und das da oben sieht wie so eine generische Feministin aus. Also diese links oben. Ja, die kennen wir, die Dame, die hatten wir auch ja, schon. Ja, ne? Ich weiß zwar nicht mehr, wie sie heißt, aber ich glaube, sie war Online-Redakteurin bei Spiegel. Oh, super. Hier in dem Artikel, also irgendwie, ich hatte sehr gemischte Gefühle, als ich den Artikel gelesen habe. Sozusagen geht man auf ein paar Probleme innerhalb des Journalismus ein, aber irgendwie habe ich so, ich weiß nicht, ein bisschen so das Problem, dass guten Journalismus kann man auch einfach runterschreiben. So, da brauchst du jetzt nicht so krass viel Bemühungen, das richtig zu machen, sondern einfach nur den Anspruch, ja, ich möchte objektiv sein, ja, ich tue die Fakten gegenchecken, etc. pp. Ich versuche nicht gebiased zu sein. Und hier, irgendwie bin ich froh, dass es den Artikel gibt, aber irgendwie denke ich mir auch so, Leute, man sieht doch relativ häufig, wie schlecht euer Produkt ist. Und ich will das nicht sagen in einer Kerbe, dass jetzt alle Journalisten schlechte Menschen sind oder dass sie sich bemühen, schlechten Journalismus zu machen, aber der Journalismus steckt in der Krise. Nicht nur, weil sie zu wenig Auflagen verkaufen, sondern einfach, weil die Menschen inkompetent sind, die sich an dem Handwerk versuchen. Und ein Satz ist besonders herausgestochen. Ich war in meinem Leben an so vielen falschen Vorhersagen beteiligt, dass ich den Satz, ich weiß es nicht, lieben gelernt habe. Das finde ich wunderbar. In einem Satz geht man auch wieder auf Filterblasen ein und in dem Buch von Ellie Pariser, der den Begriff Filterblase geprägt hat, The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, geht Ellie Pariser auch darauf ein, wie Expertenmeinungen oftmals falsch sind. Ich finde es immer total lustig, dass sozusagen ein Schlagwort oft verwendet wird, das Buch, was das Schlagwort geprägt wird, nicht gelesen wird, weil darin bereits viele Informationen enthalten sind, wie man diesen schlechten Zustand beseitigen könnte. Und irgendwie ist es zu wenig, zu dünn, mich würde es freuen, wenn mehr Menschen so einen Artikel lesen würden, medienschaffende Journalisten, aber irgendwie, damit soll es jetzt gut gerückt werden, so Leute, ernsthaft, also, und bitte lest euch den Artikel durch, der ist echt lesenswert und auch ganz gut, um ihn an normalitäre Menschen zu verteilen. Ja, aber bitte mit Vorsicht lesen den Artikel, weil der Autor ist Giorgio Mascolo, ja, deswegen. Ne, da muss ich vielleicht nicht viel zu sagen. Ja. Und mir hat der Artikel gar nicht gut gefallen, gar nicht so gut wie dir, aber lesenswert ist er trotzdem. Ich zitiere einfach mal einen Satz. Ich denke mal, da wird meine Kritik sehr schnell dran klar. Die neue Technik verändert nie die Substanz des Journalismus. Die New York Times liefert einen Journalismus ab, der Journalismus der New York Times ist. Nichts anderes. Die New York Times ist der Marktführer auf dem Markt der Klugheit. Also bitte. Ja, also wie gesagt, mit Vorsicht lesen. Ja gut, New York Times ist eine ehemalige Zeitung in meinen Augen. Aber ja, zum Thema, wie Experten sich irren können. Expert Political Judgment, How Good Is It? How Can We Know? By Philip Tadlock und The Tyranny of Expert Economists, Dictators and the Forgotten Rights of the Poor by William Easterly. Wenn ihr euch da tiefer gehen, informieren wollt. Das sind zwei sehr gute Bücher zu dem Thema. Ja, hier, Netzpolitik.org-Artikel. Es geht um Desinformationen in Nigeria, die auf Facebook geteilt worden sind. die zu ernsthaften Schäden geführt haben. Im Westen haben wir bisher keine ernsthaften Schäden. Dort, wo Menschen von einem Mob zu Tode geprügelt werden, dort hat man 2 Mitarbeiter und irgendwie hat man hier im Westen wesentlich mehr Tralala und NGOs und alles Mögliche, was sich darum kümmern möchte, dass die bösen Fake News nicht verbreitet werden. Wo ich mir denke, ja, läuft. Also, und hier ist ein Interview dazu, also zu dem Vorfall in Nigeria. Ja, hier geht es um die tollen Fact-Checker-Partner von Facebook. Der dahinterliegende Gedanke ist, dass Fake News auf Facebook von Journalisten überprüft wird und die geben dem einen Daumen hoch oder Daumen runter, beziehungsweise ja, fake oder nicht fake. Und als Reaktion darauf gibt es einerseits so einen kleinen Blub, so einen kleinen Satz, der an der Seite steht. Hier durch Snopes wurde gesagt, das entspricht nicht den Tatsachen. Und im Suchalgorithmus bei Facebook werden diese Nachrichten runtergestellt. Nach eigenen Aussagen heißt das, dass 80% des normalerweise stattfindenden Traffics dadurch unterbunden werden, durch die Methodik, die die benutzen, die aber nicht näher beschreiben. Ich sag mal Shadowbanning, wie bei Twitter, nur halt bei Facebook. Hier geht es ganz konkret darum, dass mehrere Firmen, eine Firma ist Snopes, eine andere Firma ist, wie heißt sie? Associated Press sogar, also Associated Press AP. Ja, korrektiv in Deutschland. Snopes, ne? Würde ich mal sagen. In bitte? Deutschland korrektiv. Ja, ja. Insgesamt gibt es 34 Nachrichten-Fact-Checker-Partner, die Facebook hat. In verschiedenen Ländern, 16 verschiedene Sprachen. Ja. Und Associated Press und Snopes sind halt für den englischsprachigen Raum da gewesen. Und Associated Press hat sich zurückgezogen und Snopes hat sich jetzt auch zurückgezogen. Und Snopes ist ein bisschen in die Details gegangen. Warum? Um es kurz zu sagen, die haben den Eindruck, dass die nur von Facebook benutzt wurden, um ihre eigenen Algorithmen zu testen. Ja, also die haben Algorithmen, um zu gucken, sind bestimmte Posts fake oder nicht. Beispielsweise anhand der Replies. Wenn halt Leute darunter schreiben, so, ah, nee, das stimmt nicht, das ist ganz anders passiert, dann findet das halt der Algorithmus und es kommt in dieses Auswahlkriterium und wird dann an die Fact-Checker weitergeleitet. So, und inwieweit diese Algorithmen gut sind, das sollte mit den Fact-Checkern getestet werden, laut deren eigener Aussage, der Fact-Checker. Und die haben sich halt missbraucht gefühlt und 100.000 US-Dollar dafür ist auch nicht genug Geld. Und deswegen haben sie sich jetzt zurückgezogen, um es kurz zu machen. Andere Firmen, die dabei sind, sind PolitiFact, factcheck.org in Amerika. Und ja, die haben sich noch nicht beschwert. Die haben aber auch mehr Geld bekommen. Ich denke mal, das fasst das ganz gut zusammen. Wichtigste ist, Facebook sagt, hier haben wir einen Fake-News-Artikel. Die Fact-Checker, die suchen Facebook nicht selber per API ab. Die kriegen die Sachen von Facebook zugesteckt. Dann sagen die Fact-Checker ja oder nein. Und dann wird es entweder runtergeratet mit 80% weniger Traffic laut Facebook-Aussage oder eben nicht. Ja. Wer auf Facebook unterwegs ist, sollte das wissen. Weil, wie du schon gesagt hast, in Deutschland genau das Gleiche. Hier macht das Korrektiv und noch andere. Ja, ja, ist natürlich ein bisschen hinterhältig, ne? Die sozusagen zu benutzen. Ihre Zwecke. Ja, und das nochmal zum Thema Hate Speech in sozialen Netzwerken. Hier in diesem Video, also ich will es jetzt nicht abspielen, weil es ist komplett auf Englisch. Aber kommt in die Quellen auf jeden Fall, könnt ihr euch anschauen. Ist auch nicht so lang, nur 8 Minuten. Und die Dame redet quasi von dem Code of Conduct, den man gerne als, also Verhaltensregeln, die man gerne als EU für soziale Netzwerke wie Facebook zum Beispiel aufstellen würde im Sinne von Hate Speech Vermeidung. Und es ist wieder so ein allgemeines, da ist so viel Hate Speech und die tun nicht genug. Und wir haben hier unseren Code of Conduct und ja, den sollten die mal annehmen, mal langsam, weil da ist so viel Hate Speech. Also ja. Mich graut's da. Normalerweise sind Code of Conducts immer eine progressive Agenda mit rein verwoben, aber ich habe in dem Fall jetzt den Code of Conduct nicht gelesen. Was ist das denn? Wortfilter und sowas, oder? Cool. Nee, ja, das sind Verhaltensregeln, die den Menschen auferlegt werden. Zum Beispiel, dass du die richtigen Pronomen benutzen musst. Mhm. Ach so. Super. Stille. Sag mir nichts. Wer hat was zu BuzzFeed eingereicht? Das war von Price, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, der ist gerade raus. Okay. Nee, ich bin da. Also, oder? Einmal mit fucking Profis. Okay. Es geht um BuzzFeed und da sind ja auch sehr viele Journalisten gefeuert worden. Und ich fasse es auch mal ganz kurz. Das ist auch eine kleine Leseempfehlung von mir, ein kleines Interview mit einem ganz normalen User, der für BuzzFeed in der Community so Quizzes erstellt hat. Sowas wie, ja, wenn du ein Smoothie wärst, was für ein Smoothie wärst du? Erdbeer oder Banane? Oder halt solche komischen Quizzes, die halt durch die Gegend fliegen. Ja, und tatsächlich hat sich rausgestellt, durch eine interne Analyse, dass halt gerade diese Quizzes, unter anderem die Quizzes von diesem einen Nutzer, was eine 19-jährige College-Studentin ist, die das in ihrer Freizeit macht, die haben den meisten Traffic für BuzzFeed gebracht im letzten Jahr. Und die haben halt das ganze Department, was für diese Quizzes zuständig war, jetzt gefeuert, weil sie gemerkt haben, ja, die Leute machen das freiwillig, ohne dafür bezahlt zu werden. Warum sollen wir Leute dafür bezahlen? Und ja, diese Dame wird halt interviewt und wird damit halt auch mal befragt, was sie so davon hält. Und ja, ganz interessant. Ja, aber ja. Sie könnte doch einfach aufhören, für BuzzFeed den Blödsinn zu machen oder zu BuzzFeed sagen, hey, wenn ihr weiter Quizzes von mir haben wollt, zahlt ihr mir bitte irgendwie einen fünfstelligen Betrag pro Jahr. Und so. Ja, darauf läuft das Ganze hinaus, aber ja, wie gesagt, einfach mal selber lesen. Einfach die Naivität und die Gutgläubigkeit der Dame ist herzerwärmend, aber auch sie sagt, ja, also ich bin auch skeptisch und ich höre jetzt auch erstmal auf, das zu machen. Ja, ich bin auch skeptisch. Können sich aber mir melden. Ich weiß nicht, ob dieses nicht bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob dieses nicht bezahlt werden so eine gute Idee ist. Ja, ich bin da skeptisch. Ja, wenn du ein journalistisches Medium wärst. Sie hat sogar eine Sache gesagt, die ich sehr geil fand. Sie meinte so, es wurde gefragt so, ja, und denkst du, dass BuzzFeed dich vielleicht einstellen könnte? Da meinte sie so, ja, ich weiß ja nicht, ob ich da arbeiten würde, weil ja die Zukunftsaussichten da sind ja nicht gut, ne? Also. Das ist die richtige Antwort auf jeden Fall, ja. Wenn du ein journalistisches Medium wärst, welches wärst du dann, BuzzFeed, ist die Frage. BuzzFeed nicht. Was muss man da in dem Quiz anklicken, damit am Ende BuzzFeed rauskommt? Das ist doch dann eigentlich. Ja, jemand, der gerne umsonst arbeitet, wahrscheinlich. Wäre das lustig, wenn die ganzen umsonst Arbeitenden bei denen alle gefeuert werden am Ende. Bitte, dass diese Artikel die bestgelesenen sind, ne? Ja, aber nochmal, da hat ein ganz normaler Nutzer kostenlos dieses Quizzes gemacht und die haben denen so viel Traffic gemacht, Werbung, die sind in Fernsehshows damit gekommen, also, ne? Und Preis. Das Einzige, was sie über die Jahre bekommen hat, waren ein paar Amazon-Giftcards und eine Postkarte zu Weihnachten. Weißt du, Preis, du hast jetzt Mitgefühl mit diesem Mädchen, aber wenn du dir mal die Aktivistinnen in Deutschland anguckst, jahrelang kostenlos Thread um Thread und Block geschrieben haben, ne? Dann verstehst du das. Natürlich. Springer CEO Matthias Döpfner. Viele Journalisten verhalten sich zutiefst unjournalistisch. Aha. Das ist ein Interview mit dem Herrn Döpfner. Und aus diesem Interview habe ich auch die Zahl mit den Wahlumfragen für die Welt. In dem Interview fallen der ein oder andere kluge, tolle Satz. Der ein oder andere haarsträubende Satz fällt allerdings auch. Und er ist auf jeden Fall lesenswert. Und gerade wenn dann mal Springer-CEO sich dann bequemt und ein Interview abgibt, sollte man da vielleicht auch nachlesen wollen, weil das dann eher so ein bisschen, ja, Insight gibt in die Medienwelt. Also die Welt galt früher in manchen Kreisen als Hort des reaktionären Denkens und der konservativen Finsternis. Als ich 1998 Chefredakteur wurde, wollte ich herausfinden, wie die Redaktion wirklich tickt. Also habe ich eine geheime Wahl durchgeführt. Das Ergebnis hat mich sehr überrascht. Rot-Grün wäre nach dem Votum der Mitarbeiter zu einer absoluten Mehrheit gekommen. Etwas besser als bei der Bevölkerung schnitt bei uns die FDP ab. Die CDU dramatisch schlechter. Ich will damit sagen, selbst in der vermeintlich konservativen Welt gab es damals eine linke Mehrheit. Ja. Das ist krass und das ist sicher auch eines der Probleme von Journalismus in Deutschland unter anderem. Ja, ich frage mich, ob es nicht auch vielleicht was mit der Ausbildung oder so zu tun hat und was für Leute da wie reinkommen. Also eigentlich kann man natürlich als Quereinsteiger jederzeit da einsteigen, wenn man lustig ist und eine Stelle bekommt vielleicht auch, sich bewirbt, keine Ahnung. Aber es gehen ja viele Leute auch auf Journalistenschulen und so weiter und ja, das ist vielleicht dann die Frage, mit was für einer Einstellung man da hingeht, was man da erwartet und wie die zu bezahlen ist, wenn das alles von den Eltern bezahlt werden muss. Da geht natürlich auch nur eine bestimmte Klientel dahin und so. Also das müsst ihr vielleicht auch nochmal beobachten oder mal ein Auge drauf werfen. Also, was Herr Döpfner auch anführt, ist, dass viele Journalisten eher viel schreiben und so ein bisschen Massenjournalismus vor sich hertragen, der halt für die Peer Group ist und dass halt so das journalistische Handwerk selber irgendwie auf der Strecke bleibt und dass halt sowas wie Relotius jetzt eher kein Ausnahmefall ist, sondern halt einfach ein Stück weit, ja. Ja, so halt eher ein Symptom ist. Ja, so ein innergruppenmäßiger Anpassungsdruck auch, ne? Also, kannst du auch nicht dauerhaft oft in deiner Redaktion aus der Reihe fahren. Also. Ja, aber der Satz, viele Journalisten schreiben für die Kollegen statt für die Leser, das ist ein guter Satz. Das ist auf jeden Fall gut, weil ich hätte auch gedacht, dass die Journalisten eher für ihre Chefs schreiben als für die Leser. Ja, das sind ja auch die Kollegen. Also, ja, schon, aber mit den Kollegen sozusagen dann auch nicht anzuecken. Weiß ich nicht, es kann ja schon mal wichtiger sein, beim Chef willst du vielleicht mal herausstechen und extern. Ja gut, aber ich würde sagen, Kollegen sind in dem Sinne nicht nur die Leute, die gegenüber am Schreibtisch sitzen, sondern auch die Chefs und vor allem auch die Kollegen, die in den Jurys von den Preisen sitzen. Im Prinzip, ja. Ja. Und vielleicht sogar auch die Kollegen, die in irgendwelchen Gremien sitzen für irgendwelche Fördermittel. Vielleicht die Kollegen. Darauf auch. Wird auch eingegangen. Also gerade das mit den Jurys, wo dann Journalistenpreise vergeben werden und sowas, die bringen ja auch sozusagen eine Agenda zum Tisch, sozusagen. Nicht, dass sie jetzt da von ihren Jurys aus irgendwas lenken oder so, aber dass die einen gewissen Einfluss haben auf die Art und Weise, wie Journalismus halt stattfindet, ist, glaube ich, unbestreitbar. Also. Ja. Auf jeden Fall sehr lesenswert, etwas länger, aber schaut es euch an. Also. Ja. Frauen haben den Männern ihr cooles Gamer-Dasein kaputt gemacht. Ja, das war so der Tiefpunkt dieser Woche auf jeden Fall. Mal wieder ein Artikel über Sexismus in Computerspiele mit natürlich ganz neuen Ansichten, nicht. Also mit dem gleichen Scheiß natürlich wie immer. Hier von einer Dame, die sich, beziehungsweise einer Seite, die sich den Anspruch gibt, wissenschaftlich zu sein. Also und dann irgendwie mit Gamergate-Bezug und dann schreiben, dass der Aaron Gioni irgendwie gesagt hätte, dass seine Frau mit Leuten schläft, um sich gute Bewertungen zu holen. Und so, das ist das, was da drin steht bei Gamergate. Und ich meine, ja, also man schreibt nur einen Satz und den kriegt man noch nicht mal richtig hin. Und dann schreibe ich ihr, soll sich mal die Primärquelle angucken und dann sagt sie mir, wenn ich das in Zweifel ziehe, dass das Wissenschaftler sind und die Ideologen nenne, die da zu Wort kommen mit ihren Mind und Glaubt und so, wie das da formuliert ist, dann macht ihr das Angst. Ja, ja. Das Lustige ist halt, Gamergate hat als Hashtag über 7 Millionen Tweets erhalten. Und was war es noch? Der von Michael Jackson, nur dort wurde mehr getwittert. Und ich finde es immer ganz interessant, wie dann Journalisten auf die Idee kommen, dass das alles nur wegen der Indie-Game-Developerin war und dass dann nicht mehr an einem Clash irgendwie vorliegt von Journalisten, die eine aktivistische Agenda haben, die zum Teil auch vielleicht nur im Rudel schreiben und sich an ein paar Aktivisten orientieren, weil es einfach billiger Journalismus ist. Und ich finde es einfach spannend, so wie lange und wie oft das Thema so schlecht journalistisch aufbereitet wird. Das ist, also ich finde es fast schon wirklich so, interessant im Sinne von, wie findet das statt, dass jemand so ignorant ist und auf die Schlüsse kommt? So, weil wenn jetzt die Autorin des Artikels wirklich mit dem Gedanken rangegangen ist, ich will da jetzt was Kluges, was Wahres drüber schreiben und das wirklich nicht noch irgendwo jemand ist, der in irgendeinem Gremium irgendwo hockt, dann bin ich wirklich interessiert an der Art und Weise, wie es recherchiert wurde. Weil ja, dort wird es viel über kognitive Biases. Experten gefragt halt, das sieht man ja schon in diesem kleinen Absatz da. Im Gegensatz zu Männern können sich nur wenige Frauen für E-Sports begeistern. So, das ist die Fragestellung. Und dann geht es direkt weiter. Schuld daran sind unter anderem veraltete Gamer-Klischees, mangelnde Unterstützung und der Sexismus in der Szene, Komma, sagen Forscher, die ich gefragt habe. Und so kommst du dann dahin, ne? Also. Ja, aber nicht nur sagen Forscher, die ich befragt habe, sondern das, was du eben ja auch schon angedeutet hast, es wimmelt in dem Artikel von Worten wie jemand glaubt das, jemand ist überzeugt davon und der Höhepunkt meiner Meinung nach war, jemand weiß vom Hörensagen. Also das ist so unterirdisch, nichts in dem Ding hier ist unterfüttert. Ja? Das ist alles Vermutung, das ist alles Meinung. Und das erscheint im Spektrum der Wissenschaft. Es ist unerträglich eigentlich. Ja, ein Punkt, auf den eingegangen wird, der aber total ins Gegenteil verkehrt wird, ist ja der wahre Faktor, dass viele Frauen halt mehr so Casual Games spielen. Ja, also jetzt nicht irgendwie. Es gibt zwar auch viele Frauen, die andere Online-Spiele oder sowas spielen, aber hauptsächlich Casual Games. Und da wird hier die Frage aufgestellt, warum ist das so? Und da wird natürlich die Frage wieder dadurch beantwortet, ja, weil es nur für Männer designed ist. Obwohl das gar keinen Sinn ergibt, weil Frauen eigentlich sogar mit 300 bis 400 Bewegungen pro Minute eine höhere Input-Sensitivität hätten und besser für E-Sport geeignet wären, weil die Teams besser zusammenhalten. Dass Frauen sich vielleicht einfach für diese Art und Weise von Spielen weniger interessieren, das wird einfach übergangen, wie immer. Ich meine, dass Leute unterschiedliche Interesse haben, das ist doch eigentlich, da braucht man auch keinen Wissenschaftler dafür. Auch unterschiedliche Reaktionszeiten. Also in Sachen Shooter wirst du niemals eine Frau sehen, die mit den Männern wirklich auf hohem Niveau konkurrieren kann. Ach, das glaube ich gar nicht. Gemeint. Es gibt immer Outreißer. Ja, aber so von den statistischen Daten, da gab es in Großbritannien eine ziemlich interessante Studie, die halt sich Geschlechterunterschiede halt angeguckt hat. Da hat man halt im Mittel unterschiedliche Reaktionszeiten, die im Millisekundenbereich waren, festgestellt zwischen den Geschlechtern. Und du musst dann einfach ich sag's jetzt in Anführungszeichen, ein kleiner Mutant sein, damit du wirklich die höhere Reaktionszeit hast, um ganz oben mitspielen zu können. Also ja, aber ich meine, zumindest im Shooter-Bereich. Das ist ja auch nicht der einzige Ort, an dem Frauen es nicht. Wir haben ja schon öfter meine Leidenschaft für Motorsport thematisiert in dem Bereich. Ja, es gibt eine Frau, die Rallyes gewonnen hat, mehrere, Paris-Dakar und so, aber sonst gibt's es nicht. Im Schach gibt es nicht in so vielen. Und das ist alles dann für Männer designed. Das Schach ist für Männer designed. Was ich dabei auch erstaunlich finde, ist, dass eben dafür immer wieder irgendwelche sozusagen Gelder locker gemacht werden, das zu erforschen, Bereich für Bereich, wo man vielleicht mal gucken sollte, warum es in allen Bereichen so ist. Habe ich schon mal gesagt. Ne? Das ist ein guter Punkt, Mammon. Ingo Frohböse würde sich deshalb über engagierte Spieler Freunden, die ihm helfen wollen, die Forschungslücke zu Frauen im E-Sport zu schließen. Sie sollten etwas Erfahrung haben, müssen aber keine Profis sein, erklärt der Professor für Sportwissenschaft. Sobald er genügend Frauen beisammen hat, will er ein weiteres Team an der Hochschule gründen, das Frauen im E-Sport fördert und ihm hilft, seine Hypothesen mit Daten zu unterfüttern. Neben der Wissenschaft könnte das auch den Sport selbst auf eine neue Ebene heben. Es wäre doch schade, auf vielversprechende Talente zu verzichten. Klar wäre es schade, aber in meinen Augen, Forschungsgelder für Dinge, die seit Jahrzehnten bekannt sind, werden jetzt gesammelt, um sie wieder beweisen zu können, in meinen Augen. Aber und auch E-Sport, ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie so wie mit Fußball und der Bundesliga oder so, dass es irgendwie alle Welt interessiert. Soweit ich das verstehe, ist das doch ein totales Nischending. Was von vielen Leuten eher so, also ich kann mich noch an diese Memes erinnern. diese MGT-Memes oder MLG oder wie das hieß. ne, vor ein paar Jahren. Das war ja eigentlich so ein großer Witz halt. Ja, E-Sports. Also ich habe keine Ahnung, warum die jetzt gerade alle mit ankommen. Aber ich glaube, es ist einfach nur wieder ein Punkt irgendwie Kulturkrieg, wo man da irgendwie mit einsteigen muss und sagen muss, pfui, pfui, so viele Männer. Plus das Fördergelder. Mit brachliegenden Fördergeldern zu tun, ja. Das muss man sich dann einfallen lassen. Und klar, da liegt ja so ein Bereich mit Unterrepräsentanz immer im Bereich des Möglichen. Also, ja. So, das ist besonders für die Leute hier, die immer sagen, wir sollen mal was Positives sagen. Ich war baff. Der Spiegel hat einen vernünftigen Artikel von Matthias Greinbrink über Videospiele veröffentlicht. Das ist eigentlich schon der ganze Fakt. Es geht hier darum, dass Videospiele halt für viele Leute auch therapeutisch sind. Dass viele Leute halt gerade auch mit sozialen Ängsten und Depressionen sich in Videospielen ein Stück zurückziehen können, da Systeme vorfinden, die sie unter Kontrolle halten können und dass das im Zusammenspiel mit allen anderen möglichen Dingen wie einem Therapeuten oder Medikation halt positiv für die Leute sein kann. Es wird ganz kurz natürlich auch gesagt, hey, das kann natürlich überhand nehmen und dann können Videospiele auch schädlich sein. Und das will ja auch keiner wirklich ablehnen, wenn jemand da irgendwie am Ende der WoW-Guy aus South Park ist. Das ist ja auch nicht gut. Aber es wird weder über Frauen und Männer gesprochen, noch werden irgendwelche Buzzwords wirklich bemüht. Es wird jetzt hier mal auch nicht, ja, es geht um kurze Momente der Bestätigung und Freunde in Spielergemeinschaften, auch für Menschen, die im analogen Leben noch keine Community gefunden haben. Zum Beispiel so als Ausschnitt. Finde ich mal eine angenehme Sicht auf Videospiele und auf das Positive. Und so ein bisschen bezieht sich das ja auch auf Gamergate, weil das war ja was viele Leute, die Gamergate unterstützt haben, mich eingeschlossen auch, aufgebracht hat, dass man jetzt auch noch in so ein Refugium reingeht, wo die Menschen sich schon hin zurückgezogen haben, weil sie eh schon wenig Bock auf das haben, was in der wahren Welt abgeht. Und wenn man die wahre Welt jetzt auch noch da reintragen will, ist halt auch diese Rückzugsmöglichkeit zerstört. Womit wir wieder bei das Private ist politisch wären und wie sehr ich diesen Spruch inzwischen hasse. Ist ja im Grunde auch ein totalitärer Spruch. Das Private ist politisch. Das hatte man unter Stalin und auch unter Hitler. Da gab es nichts Persönliches, da war alles politisiert. Da war die einzigste Zeit, die du mit dir selber hattest, die Zeit, bei der du geschlafen hattest. Da war alles Private politisch. Ja, das Private ist politisch. Das bedeutet ja dann auch, dass man wieder die Kinder fragen kann, ob der Papi was Rechtsradikales gesagt hat, weil das Private ist ja politisch, ne? Und so weiter und so fort. Also. Anita Sarkeesian hatte eine Kampagne gegen das GDC, super progressive San Francisco Spieleentwicklerkonferenz. Und ich finde es irgendwie interessant, so wie halt einfach sozusagen Institutionen von Progressiven heimgesucht werden und dann ein paar Idioten die Tore öffnen und dann die Idioten reinlaufen und das alles kaputt machen und dann werden da Organisatoren hocken, die sich denken, wie konnte das so alles passieren? Und ein paar Leute stehen aus und lachen sich kaputt, weil sie das von einer Meile weit her haben kommen sehen. Ja, du hast ja das Schönste eigentlich gar nicht vorgelesen. Because it is alleged to be crawling with pretend male feminists waiting for a chance to engage in predatory behavior. Also genau das, was Airports Law besagt. Also Airports Law, kurz erklärt, das sagt so viel wie, dass jeden Tag irgendwo ein dummer, bärtiger SJW was Schlechtes über Gamergate sagt, damit ihn eine bunthaarige Frau an ihre Vagine lässt. Und genauso scheint sie auch zu sein. Weil, ja klar, ich meine, du lädst diese Weicheier ja natürlich ein, die auf der einen Seite sagen, ja, ich bin voll feministisch und so, aber wir haben schon 100 Beispiele gesehen für Leute nach Gamergate, die eben genau diese Predatory-Geschichte gefahren haben. Und dann wundern die sich auch. Das ist unglaublich. Da gab es jetzt auch wieder einen Skandal aus Frankreich, wo ein Artikel erschienen ist, dass halt auch so Feminist Allies, die halt so in der französischen Öffentlichkeit relativ hoch stehen, ziemlich progressiv sind, Feministinnen und die ganze Zeit von Misogynie reden, dass sie halt in einen ziemlich krassen Belästigungsskandal verstrickt sind und jetzt nicht nur irgendwie so ein Kommentar oder so à la du bist dick und hässlich irgendwie, weißt du, so irgendwie, sondern halt richtige Belästigung, so mit der Kollegin den Penis auf die Schulter legen und so am Arbeitsplatz, so Sachen. Und es ist ganz lustig. Also, so. Also, was heißt lustig? Eigentlich ist es nicht lustig, es ist traurig, aber es sind halt oftmals, Prädatoren, die sich, verkleiden mit. Entschuldigung, du musst dann gerne mal eine Projektion jetzt nochmal. Genau, so, man schreit ganz laut, ah, oh, Misogynie, und man ist selber das größte Schwein im Stall. Klasse. Ah, und wir bleiben gleich bei unserem Lieblingsthema. Gamergate ist heute wieder stark vertreten irgendwie. Das ist ein sehr interessanter Thread auf Kotaku in Action, dem inoffiziellen Hauptquartier der immer noch schlummernden Gamergate-Bewegung. Es geht hier um das Jahresabschlussbericht von Anita Sarkeesians Non-Profit-Organisation Feminist Frequency. Wer sich für Social Justice Warriortum und so interessiert, weiß ja, dass sie mit dieser Serie Tropes About Women in Video Games damals Kontroverse gemacht hat, damit $160,000 allein Startfunding eingenommen hat und über die Jahre noch viel, viel mehr Geld. Und hier wird halt, wenn du mal runterscrollst, wird hier eine Aufstellung der Finanzzahlen präsentiert, die auch ganz interessant ist. Außerdem, zwischen den Zeilen heißt es noch, in 2018, the Crash Override Team passed the torch to other groups devoted to supporting survivors of online abuse. Auf Deutsch, hier hat sich erledigt mit Crash Override Network von Zoe Quinn. Die Zahlen, also die YouTube-Subscribers sind relativ gleich geblieben. Ich meine, 5.000 weniger sind bei 220.000 nicht so viel. YouTube-Watch-Time ist deutlich geringer geworden, also ist fast um ein Viertel gesunken. Facebook, 300 Facebook-Follower mehr, 14.000 Twitter-Follower weniger. Instagram-Follower wurden mehr und die Views haben sich fast halbiert auf ihrem Kanal, wie man hier sehen kann. Sie hat doch nichts gemacht, oder? Doch nichts Neues gemacht. Ja doch, sie hat diese Serie über Frauen gemacht, diese komische chinesische Piratenkönigin und den Kram. Und was sie in Zukunft machen will, kommen wir gleich zu. Dann hier die Opening Balance. Ist ganz interessant unter den Finanzen. Die haben in den zwei Jahren 2016, 2017 fast eine halbe Million Dollar für ihren Blödsinn ausgegeben. Glücklicherweise sind die Corporate Donations von fast $100,000 auf $20,000 gesunken. Und Single Donations sind raufgegangen. Also irgendwelche reichen, echten Hardcore-Gläubigen scheinen weiterhin die Stange zu halten. Und nur in 2018 haben sie also $323,500 ausgegeben und haben jetzt noch $30,000 in der Kasse. Also die leben auf ziemlich großem Fuß, muss ich sagen. So. Und am Ende kommt dann der Hammer, nämlich 2019 kommt Queer Tropes in Video Games. Mhm. Ja. Nice, das heißt, finde also ich sehr gut. Also sie braucht wieder Geld. Das heißt, es wird jetzt Queer Tropes geben, es wird die gleiche Nummer wieder geben, Outrage, Outrage, Outrage, es wird Todesdrohungen geben, sag ich mal, Bombendrohungen, den ganzen üblichen Kram, den man braucht, um genug Geld einzutreiben, weil es sind nur noch 30.000 in der Kasse. Ich glaube, Homosexuelle müssen nicht ein Publikum sein. Ich will an der Stelle, wenn wir uns den Finanzreport schon angucken, nochmal darauf hinweisen, die Catherine Cross, das ist so die Finanzfrau innerhalb der Feminist Frequency Organization, die hat damals die Anita in ihrer Masterarbeit betreut und Die Catherine Cross hat zum Beispiel auch interessante Artikel geschrieben, die sich halt mit Ludologie beschäftigen, also Videospielforschung, wo sie zum Beispiel auch Iris Marion Young zitiert. Die hat in den 90ern ein Buch geschrieben, in der sie von einem Kulturkampf redet, der mit marxistischen, kritisch-theoretischen und postmodernen Mitteln geführt wird, damit man die Welt verändern kann und sozusagen dieses bestehende System über den Haufen werfen kann. Und das war damals in der Multikulturalismus-Debatte ziemlich favoritisiert. Es enthält sozusagen eine theoretische Vorgrundlage der Intersektionalität. Catherine Cross tut das in ihrer Forschung verwenden. Und später haben wir dann Anita, die ihre Kampagne hier fährt in der Öffentlichkeit. Und der SJW-Kram, der ist seit Dekaden in der Mache. Das ist nicht irgendwie ein Phänomen von gestern oder so. Oder von 2014. Also, ja. Ja, und hier haben wir halt nochmal die Primärquelle, auch einfach für die Leute, die sich das vielleicht genauer angucken wollen. Das ist halt so ein Querschnitt mit Texten zu den verschiedenen Aktivitäten und so. Und halt auch die Finanzdaten. Es gibt einen Brief von der Anita, es gibt extra eine Abteilung zu Crash Override, wo halt gesagt wird, wie toll die waren und wie viel sie geschafft haben und dass das nur durch großzügige Spenden möglich war und ja, was das alles überhaupt für tolle Leute sind. Ich erinnere an das Bild von Zoe Quinn in Japan. Die haben echt eine Sendung gemacht über Star Trek Discovery. Oh Gott. Ja, das du weißt doch, du hast ja gehört, die Views sind um die Hälfte runter. Ja, das ist auch eine Serie für die auf jeden Fall. Also ich meine, eine Menge Leute haben gerade die Views hoch auf YouTube, weil sie sich drüber ärgern über den Kram, mich eingeschlossen. Also ich habe keine Views hoch, aber ich ärgere mich. Und herzlichen Glückwunsch. Aber steht leider nicht drin, wie viel Geld Anita damals hier vom deutschen Staat gekriegt hat, oder? Also unten im Cashflow-Report, der ziemlich knapp gehalten ist, sage ich mal. Was mir auffällt, 22.000 von Firmenspendern zu 153.000 individuell Spendern, also Privatspendern. Und der größte Ausgabeposten war Programming, also Videoproduktion. Dann Administrative mit 100.000. Und dann kam erst Development and Community Engagement, was ja eigentlich der Hauptzweck von denen sein sollte. Und das waren nur 37.000. Also auch noch ein nebenbei. Genau, da sieht man das auf einen Blick. Sehr, sehr kurz und knapp gehalten. Mehr findet man da nicht. Und leider findet man auch, also ich habe jetzt zumindest beim Durchscrollen keine Aufschlüsselung gefunden der Spender oder so. Wobei 22.000 Spenden ist gar nicht so viel. Ich bin überhaupt überrascht, dass die nur so wenig Umsatz haben. Also hier in Deutschland haben andere Aktionen ja auch ziemlich große Umsatzzahlen. Ich sage nur Doppel-Einhorn. Die sind ein bisschen kleiner, aber die sind ja auch noch ein Twitter-Account, ne? Eine Sache noch zu Deutschland und Feminist Frequency. Die Queertropes in Videogames entstehen in Zusammenarbeit mit dem LGBTQ Gaming Archive and the Schwules Museum Berlin. Das heißt, da wird garantiert auch wieder irgendwo Staatskohle reingeflossen sein. Können wir uns schon mal freuen, dass wir das mitfinanziert haben. Hurra. Okay. Ach ja, das war von mir. Das öffnet sich vielleicht auch gleich hier. Das Gunda-Werner-Institut, das gehört ja mit zu diesem Think Tank von den Grünen. Und die weisen jetzt hier drauf hin auf die neue Kampagne Call to Action, wie sie ihre neue Kampagne nennen, was ein wunderbarer Name ist. Wir brauchen eure Power. Heute stand unsere Kampagne Call to Action pünktlich zum Start der Berlinale 2019. Denn das, was sie nämlich haben wollen, ist jetzt hier, auch wenn sie wieder steht, jede Menge Regisseure jetzt schon haben, die Frauen sind. Das reicht natürlich nicht, sondern man braucht es überall. Man braucht hinter der Kamera, vor der Kamera, beim Drehbuch, überall, wo es drauf ankommt, braucht man jetzt die Frauen. Und natürlich, wie wir letzte Woche gelernt haben, mit Freiwilligkeit ist es ja vorbei, ne? Das bringt ja nichts. Und deswegen macht man halt irgendwelche Kampagnen, dass man darauf hinwirken kann, dass dann irgendwie in Zukunft dann halt keine Freiwilligkeit mehr nötig ist. Ich finde es auch lustig, diese ganze Seiten, die sie hier auf der Seite da anzeigen, Mensa Deutschland e.V. Keine Ahnung, warum das da mit bei ist, aber gut. Und der Tarik Tesfu, der hier... Danseur? Danseur? Danseur Tarik Tesfu? Ja, das ist, glaube ich, Französisch und bedeutet schlechter Journalist oder so. Keine Ahnung, kann ich mir nicht anders vorstellen. Ja. Wisst ihr Bescheid? Call to Action. Das ist auch von mir. Also ein kleiner Hinweis, steht auch kaum was drin in diesem Artikel. Über die Gründe ist auch nichts bekannt, aber Charlotte Roach ist jetzt bei den Grünen. Welche Überraschung. Ja. Sie möchte wahrscheinlich einen Platz im Parlament haben, ja. Doch. Oh. Ja, das ist ein Artikel der BBC, warum so viele junge Frauen sich nicht mehr als Feministen selber bezeichnen. So, muss ich mir den selbst auch nochmal öffnen, weil ich aus dem Kopf das nicht so ganz zusammenbekomme. Aber im Endeffekt die Quintessenz ist, dass Feminismus ein abstraktes Konzept ist. Ja, und sehr viele Feministwerte, die vom Feminismus propagiert werden, werden zwar von den Leuten übernommen, aber die Leute selber bezeichnen sich nicht gerne als Feminist, sowohl Männer als auch Frauen, einfach weil da dieser übertriebene Feminismus sich schon mehr oder weniger durchgesetzt hat im Zusammenhang mit dem Wort Feminist. Also wenn Leute Feminismus hören, dann denken die nicht mehr nur Frauenrechte, sondern denken halt eher an die, ja, an die Varianten, die wir heute und anderweitig auch immer sehr gerne kritisieren. Und ja, ein paar Zahlen dazu waren interessant. In Deutschland identifizieren sich wohl 8% der Männer als Feministen. So. Wobei, ich gehe mal davon aus, dass eine Kamera ins Gesicht gehalten wird und gefragt wird, bist du ein Feminist? Dann werden die meisten auch sagen, ja. Weil zu sagen, man ist kein Feminist, hört sich irgendwie komisch an, auch heute noch. Aber in dieser Umfrage, die von YouGov halt quasi gemacht wurde, sind 34% der Frauen im United Kingdom sehen sich als Feministen. Im Jahr 2013 haben das nur 27% gesagt, also die Zahl ist gestiegen, aber immer noch 34% der Frauen nur. Die Propaganda wirkt. Und nochmal eine Zahl, nochmal, ich habe ja schon gesagt, in Deutschland 8% der Männer sagen, sie sind Feministen, in Schweden sagen 40% der Männer, sie sind Feministen. Ja. Und dann sind noch ein paar andere Zahlen genannt, die eher auf die Geschichte, auf den geschichtlichen Kontext weiter eingehen, wie es 1977 war und so. Die Zahlen zu den deutschen Frauen hätte nicht ständig drin? Ja, ich gucke gerade nochmal. Also die schwedischen Männer haben doch alle Stockholm-Syndrom. Ja. Von Haus aus. Der war preiswürdig. Also ich sehe jetzt die deutsche Frauenzahl hier in dem Artikel nicht. Also die Studie dazu habe ich jetzt mal ausnahmsweise mal nicht verlinkt, sondern nur den Artikel. Weil ich es interessant fand, die Headline und dass es bei der BBC auch wirklich gelaufen ist. Das wollte ich auch nochmal rausstellen. Weil das ja eigentlich den Kollegen wahrscheinlich nicht so gefallen hat, was der Journalist hier gepostet hat. Und beziehungsweise ist ja kein Journalist, sondern jemand vom King's College gewesen. Und ja, also nochmal zusammengefasst, die Werte des Feminismus, also Gleichheit und so weiter und so fort, 8 von 10 Leuten sagen ja, aber nur im Durchschnitt 30-40% maximal sagen ja, wir bezeichnen uns auch selber als Feministen. So, auch bei Frauen. Bei Männern natürlich noch weniger. Ja. Ist ja an sich gar nicht so schlecht, ne? Also wenn die Leute das verstanden haben, dass es halt ein politisches Schlagwort ist, was genutzt wird, um Politik durchzudrücken, anstatt wirklich irgendwie Frauen zu helfen. Das ist ja eigentlich gut, wenn die Leute das verstanden haben. Ja, schade daran ist nur, dass sich an dem demokratischen Einfluss von diesen Leuten leider überhaupt nichts ändern wird. Weil sie einfach dann nur sagen, so ja, das bedeutet, wir haben noch viel zu tun und mit Freiwilligkeit kommen wir nicht weiter, bedeutet das auch. Ne, also Das wäre ja schön, wenn man dann jetzt sagen würde, so, ja, okay, das unterstützen dann nur so und so viel Prozent, mit anderen Worten, wir lassen einfach die Pfoten davon. Das wäre gut. Aber ich befürchte, das wird daraus nicht kommen, die Konsequenz. Oh, Loch ist Loch. Ich glaube, eigentlich reicht hier von Lidl erst Gillette mit der männerfreundlichen Werbung und jetzt Lidl mit der frauenverachtenden Werbung auch noch hinterher. soll man sagen. Also, er reitet einmal Wahnsinn hinter dem anderen her oder so. Also, dieser Quatsch mit dem Loch ist Loch und Lidl hat sich gebeugt und hat die Kampagne auch rausgenommen. Es ging dabei um zwei so Gebäckstücke, die jeweils ein Loch in der Mitte hätten. Und ja, die werden eben austauschbar, der Donut und der Bagel oder so. Man könnte sich aussuchen, wo man auch Lust drauf hätte. Und die Anspielung ist natürlich verstanden worden als: Ja, Loch ist Loch, Frauenloch ist Frauenloch, ne? Alle gleich. Ja, aber das ist dann wieder ein klarer Fall von, was in deinem Kopf abgeht, dafür bin ich nicht verantwortlich, oder? Ja, eigentlich ja, finde ich auch. Also das mit den, zumal man ja auch die beiden Gebäckstücke mit den Löchern dann im Bild gezeigt hat, um was da geht. Ich meine, ich finde es auch ein bisschen, man kann schon drauf kommen, so abwegig finde ich es nicht, ne? Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Es ist halt ein ganz guter Gag auch, ne? Wenn die Leute drauf stehen. Ja, meine Güte. Ja, aber trotzdem, die Verbindung entsteht nur in den Köpfen derer, die das sehen. Die ist nicht implizit da. Also ich muss Keine sagen, wo ich Ahnung. das erste Mal gesehen habe, ich habe das auch nur über diese Werbung mitbekommen. Das hat ja nochmal einen ganz, ganz anderen Hintergrund. Aber meine erste Assoziation war eigentlich eher so diese ganze Gay Pride-Bewegung, ja, die ich halt auch noch von den Sprüchen her, ja, Loch, Loch, ist doch egal, so nach dem Motto. Halt so, dass es halt so ein Schabo zum anderen sagt, so, ja, ist doch egal, welche Frau. Ich hatte das eher halt so verstanden, aber gut. Ne? Wie gesagt, jeder sieht das halt anders, ne? Warum drüber aufregen? Ja, was man so kennt, ne? Wo man dann die Assoziation hinführt oder hinzieht. Das hier ist ein Tweet von Beyond Eve, was ein Netzwerk ist, was sich darum kümmert, dass progressive Dinge im Land passieren. Das Netzwerk nicht näher angeguckt, wirkt aber professionell gestaltet und so. Und das ist irgendwie das gefühlte 3000. Netzwerk, wo ich mal langsam denke, ja, musst du da halber ein Wiki aufmachen oder sowas. Aber dann musst du natürlich wieder genauer drüber gucken, was du veröffentlichst. Aber irgendwie gefühlt ist das das eine Netzwerk, was zu viel ist. Nicht, weil die jetzt speziell schlimm sind, sondern weil man so oft neue Netzwerke findet. Und hier werden uns die vier gläsernen Decken innerhalb der MINT-Fächer, innerhalb der Forschung, der Digitalisierung erklärt. Und da haben wir natürlich Karriereblockade für Andersartigkeit, beruflich qualifizierte Sozial- und Geisteswissenschaften, Weicheier, Querdenker. Dann haben wir eine weitere gläserne Decke, Dominanz von Jungmännerkarrieren vor Familiengründung. Das soll heißen, dass junge Männer ambitioniert sind und die dann dominieren, weil sie was erreichen wollen. Und das ist schlecht, weil Frauen nichts erreichen wollen, Fragezeichen. Also die Deutung von dem, was die mir hier erklären, was die gläserne Decke sein soll, da tue ich mich echt schwer, weil Dominanz von Jungmännerkarrieren impliziert ja, dass mit den anderen dann was nicht stimmt oder mit den Jungmännern was nicht stimmt. Ich weiß nicht. Ehrgeizig sein ist auf jeden Fall kein Verbrechen. Dann Führungsmythos, bedingungslose Verfügbarkeit in heldenhafter Macho-Kultur. Das heißt, die Leute, die ans Telefon gehen, wenn der Chef um 9 Uhr abends anruft, das sind die Klassenverräter, glaube ich dann. Und nicht Menschen, die sich wirklich drum kümmern, woran sie arbeiten. So, ich weiß nicht, ob so eine Work-Life-Balance gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt. Aber wenn du wirklich gerne deinen Job machst, dann gehst halt auch mal um 9 ans Telefon. Und ganz oben steht natürlich der Habitus der Macht, weil es immer nur um Dominanz und Unterdrückung geht, weil man irgendwie, ich weiß nicht, zwar den ökonomischen Marxismus abgelegt hat, aber überall nur Macht und Unterdrückung sieht. Also ich tue mich schwer, vielleicht reiße ich das auch alles aus dem Kontext raus und ich bin doof oder so. Und hier reden sie von Breaking the Bias, aber Ja, vielleicht sind es ja die Guten und ich liege nur falsch. Wer weiß das schon. Also. Und deren Website ist echt gut, das ein, also zumindest wirkt es futuristisch. Ich weiß nicht, ob sie funktional gut ist. Mich da nicht so lange aufgehalten. Ja, und der Herr Sattelberger ist Bundestagsmitglied von der FDP und ehemaliger Personalrat von der Telekom. Hat voll schon cool. Ein paar Mal hier. Ja, der hing auch bei diesem von Edition F bei der Veranstaltung von denen rum. Ist auch so einer von denen, die immer davon reden, dass man mehr Frauen braucht, aber selber halt eben, ja, trotzdem auf seinem Platz sitzt. Irgendwie nicht zu viel ist. Immer lustig, wie das funktioniert. Vor allem auch, weißt du, Karriereblockaden für Andersartigkeit. Es tut mir leid, Sozial- und Geisteswissenschaften sind einfach nicht so viel wert wie ein Physikerstudium, ein Mathematikerstudium oder irgendwas anderes, mit dem man in der echten Welt wirklich was anfangen kann. Ja, das ist böse gegenüber Laberfächern und ich finde zum Beispiel Philosophie super gut, obwohl es halt eigentlich auch ein bisschen so Laberfachstatus hat, aber es hat halt nicht so viel Impact in der realen Welt. So. Und solange das sich nicht ändert von den Leuten, die in diesem Fachbereich sind, solange die nicht irgendwas erreichen, wird sich das auch nicht ändern durch guten Willen irgendwo. Sondern da muss man erst was leisten, dann bekommt man Anerkennung und nicht andersherum. Ja, das wird sich nie ändern, weil es ja keine Möglichkeit gibt, ja, Philosophie anzuwenden, jeden Tag wie eine Mathe anwendest du jeden Tag. Ja, da würden sich die Philosophen aber mit dir streiten darum. Ja. Ja, der Einzige, den ich hier kannte, der das, studiert hat Philosophie, hat übrigens seine Abschlussarbeit über Marcuse geschrieben. Oh, wunderbar. Marcuse, so ein toller Mann. Berlin. Ah, nein, ich, keine Ahnung, viergläserne Denken. Ich würde dann gerne wissen, was der Kontext davon ist, aber irgendwie auch nicht. Weil ich das Gefühl habe, dass ich da geistiges Junkfood zu mir nehme. Ich weiß. Ja, gegen die Quote, gegen die gläserne Decke gibt es ja die Quote. Und hier wird jetzt behauptet, dass die anders wirkt als gedacht. Also ich habe in der Quote, die ja für die Aufsichtsräte ist, die habe ich so verstanden, dass Frauen in Aufsichtsräte kommen sollen. Also hier wird jetzt behauptet, man hätte gedacht, dass in allen Führungsebenen sich Frauen dann irgendwie wie von Zauberhand vermehren oder so. Das ist natürlich nicht passiert und wird dann hier entsprechend beklagt. Ja, die gehen wahrscheinlich davon aus, dass die Frauen in den Aufsichtsräten dann, keine Ahnung, dafür sorgen, dass überall Frauen eingestellt werden. Und vielleicht haben sie sich das ausgerechnet, aber das ist auch gar nicht kommuniziert worden im Vorfeld. Kann ich mich nicht erinnern. Ja, ich denke mal, dass sie gedacht haben, dass... Die schließen da wahrscheinlich wieder von sich auf andere und denken dann halt, dass die Männer das halt so machen. Ne? Also dass die sich halt hinsetzen und sich sagen so, ja, ich brauche überall Männer, weil ansonsten bin ich nicht glücklich und zufrieden oder so. Keine Ahnung, wieder rumspinnen. Und ja, die haben sich dann halt gedacht, dass die Frauen das jetzt auch so machen, aber ist jedenfalls nicht der Fall. Ja. Ich glaube, eine Vorschrift, dann haben die Männer das so eingerichtet, dass die Vorschrift eingehalten wird und fertig. Komisch, ne? Ja, leider frisst bei diesem Beitrag das Archiv das Bild des Menstruations-Emojis. Aber ich kann euch da entwarnen, das ist einfach nur ein Blutstropfen. Ein roter Tropfen. Ein rotes Tropfen-Emoji. Ach, Chris. Wäre gar nicht nötig gewesen. das ist aber nur der zweite Platz des Wettbewerbs, den man ausgeschrieben hat, um ein Menstruations-Emoji dem Unicode hinzuzufügen. Ich kann es, das ist so, also dass ich hätte nie gedacht, dass ich darüber reden muss in meinem Leben. Ne? Oder dass das Thema mal irgendwie das Menstruations-Emoji werden. Ich verstehe das auch gar nicht. Ich meine, so grimmig guckende Smileys gibt es doch schon lange. Was soll das denn? Ja, die zweite Wahl wurde zum Sieger, weil das Unicode-Komitee oder wer auch immer das gekürt hat, konnte sich nicht darauf einigen, das Emoji einer Unterhose mit Blutfleck, das nämlich den Wettbewerb gewonnen hat, kriege ich dann auch irgendwie für Männer die Unterhose mit Wichsfleck? Oder, ich meine... Aber nee, sie haben sich auf den Blutstropfen geeinigt. Und jetzt können Frauen endlich Der Blutweg könnte ja auch beschnitten sein. Und auch für den Kampf gegen oder für Interaktivismus, oder wie das heißt, stehen. Gegen Schneidung. Ja, nee, aber es geht halt hier, wie gesagt, darum, ja, dass Frauen, die ihre Tage haben, das jetzt auch per Emoji ausdrücken können. Und ich finde, das ist ein wichtiges Ding gewesen und hat uns sicher 2-3% weitergebracht auf dem Weg, eine bessere Menschheit zu werden. Das trägt zur Völkerverständigung bei, ja, mit Bildsprache. Über alle Dialekte und alle Ländersprachen hinweg kann man sich jetzt austauschen. Ja, gut. Ich sehe es mal positiv. Immerhin kann man damit in dem Emoji irgendwie den Leuten sagen, sie sollen Blut spenden gehen und es geht dann mit weniger Zeichen. Ja, aber wenn die das Bild interpretieren und du sagst dann, wie, und die sagen dann, wie, ich soll menstruieren gehen. Ich weiß nicht, das ist halt auch mit der Simplifikation von Kommunikation geht halt auch immer eine gewisse Gefahr der Fehlinterpretation einher. Also ich glaube, dass dieses Emoji Teil von weißer Vorherrschaft ist, weil könnt ihr euch noch an die One-Drop-Rule erinnern? In den Vereinigten Staaten ein Tropfen Blut von einer anderen Ethnie und du galtest als unrein. Und im Grunde will damit nur die weiße Vorherrschaft wieder deutlich machen, dass die One-Drop-Rule halt immer noch gilt. Und im Grunde ist es organisierter Rassismus der Weißen als Verbrechen an der Menschheit. Das ist meine Interpretation. Und es ist diskriminierend gegenüber Vampiren. Nur mal drüber nachdenken. Ja, hier in Korea, Japan haben sie getestet, oder machen sie mal Umfragen, wie es aussieht mit Heiraten und ob die Leute nicht Lust hätten, mal wieder was mit einem Partner zu machen oder so. Aber die meisten haben wohl irgendwie keinen Bock. Die Geburtenrate liegt dementsprechend unter 1, 0,95 oder so. Ups. Und ja, und die machen regelmäßig Umfragen und erheben da die Daten und man sieht ganz klar, dass der Trend schlicht und einfach davon weggeht. Die Leute tun sich einfach nicht mehr zu Partnerschaften zusammen. Es wird immer weniger, von Jahr zu Jahr so ungefähr. Ja, ist auch mehr so ein Lesetipp, ne? Kann man mal reingucken, wenn man es genauer wissen will. Das ist Asien, Japan und Korea, wie gesagt, sind eigentlich die modernsten Länder, meine ich. Und von daher vielleicht auch eine Art von Vorreiter. Situation, die da einnehmen, oder Position, die da einnehmen. Ja, sind also immer mehr. Ne? Und auch da wird gekämpft dafür, dass andere, wie soll man sagen, Geschlechter da Leute eben auch für diese verpflichtende Geschichte ja, eintreten können, dass sie das machen können. Also Ehe für alle, dieses Ding, das gibt es dann auch, diese Bestrebungen. Ja, aber in Wirklichkeit muss man sagen, die Ehe will ja irgendwie keiner mehr haben oder so. Oder? Sieht man ja, der Trend geht ja ganz klar weg davon. Also irgendwie ist das auch ein bisschen Augenwischerei. Ja, warum also jetzt mal so, warum sollte denn auch jemand das noch eingehen? Das ist doch eher ein Risiko geworden. Ja, der einzige Analysepunkt, der da sozusagen genannt wird, ist, ja, die Männer könnten nicht mehr flirten oder so eine Art. Vielmehr sind sie nicht eingefallen, obwohl ihnen auch aufgefallen ist, dass ja, dass nur noch, wie soll man sagen, betuchte Männer auch Frauen bekommen oder so. Und vielleicht ist das auch ein Stück der ja von diesem Haremseffekt. Weil der Mensch funktioniert ja so ein bisschen nach dem Haremsprinzip, ne? Die Frauen gehen dann irgendwie zu dem einen reichen Chef und alle anderen gehen dann leer aus oder so. Das ist auch eine Frage der Spezies halt, ne? Also könnte ein Anfang von sowas auch sein. Ich meine, wenn ich in meiner Nachbarschaft gucke, wie viele von meinen Freunden eine Scheidung und wie viele von meinen Freunden eine hässliche Scheidung und so weiter und so fort, warum sollte ich mir überhaupt Gedanken darüber machen, zu heiraten? Ja, das auch sowieso. Also hier ist es sicher genauso, dass der Trend ja eben mehr davon weggeht. Im Moment steigen zumindest wohl die Geburtenraten, aber auch nur so marginal. Nur ja. Hier haben wir aus den USA eine US Supreme Court Entscheidung. Und es ging hier in dem Artikel um die viel berichtete strukturelle Benachteiligung von Frauen und es handelte sich hier um einen Automobilhersteller und an einer Arbeitsstelle, also sozusagen in einer Abteilung wurde mit Blei gearbeitet und man hat gebärfähigen Frauen dann untersagt, in dieser Abteilung zu arbeiten und dann hat man geklagt und ja, so sieht ein Fall aus, wo Frauen strukturell benachteiligt werden, wo man ja vor ja, Befürchtungen von Schäden von einem potenziellen Ungeborenen dir den Zugang zu eben dem Teil der Firma verwehrt, wo halt mit Blei gearbeitet wird, und dann wird das hier angeführt als große Ungerechtigkeit des Patriarchats, wo ich dann auch nicht mehr genau wusste. Ich habe diesen Artikel verlinkt bekommen, also hier diese Entscheidung verlinkt bekommen aus einem progressiven Buch, was sich halt mit der strukturellen Ungleichheit befasst, wo ich mir dann auch denke, okay, vielleicht war das nicht wissenschaftlich, was die Firma gemacht hat, und ich will jetzt hier nicht Richter spielen, aber als ich halt gemerkt habe, ja, es ging hier um Blei, ich verstehe es nicht, Mann. Das ist strukturelle Benachteiligung. Wenn jemand dich schützen möchte und dein Ungeborenes vor einer möglichen Vergiftung, und das ist das Patriarchat, läuft. Also. Ja, wenn das durchgehend so gehandhabt würde, wäre der vielleicht noch okay, ne? Aber da hat jeder andere Vorstellung. Ja, hier haben wir so meinen Tiefpunkt in meiner Recherche diese Woche. Ein Artikel von Enrico Ippolito, der wohl auch aus dem Dunstkreis der neuen deutschen Medienmacher stammt. In jedem von uns steckt Rassismus. Also, dass ihr euch das mal merkt. Sie werden dieses Buch hassen. Sie werden es nicht hassen, weil es schlecht geschrieben ist, sondern weil es sie bis ins Mark treffen wird. Am Ende werden sie nur zwei Optionen haben. Sie werden sagen können, alles Schwachsinn, oder sie werden einen schmerzhaften Prozess durchmachen und schließlich erkennen, dass sie ein Rassist sind. Sicher ist, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche, von Rennie Edo Lodge, wird in ihnen etwas auslösen. Ja, mir sagt das Buch tatsächlich was. Ich habe das gelesen. Und ja, da stehen so Sachen drin wie Farbenblindheit ist dumm und kindlich. Wir leben in keiner Meritokratie. Kimberly Crenshaw wird zitiert. Prejudice plus power equals racism, eine Definition, die Weiße automatisch zu Rassisten erklärt. Ja, weiße Opferschaft, also das weiße Opfertum, was steht noch drin? Ja, also es ist halt, ihr seid alles Rassisten, weiß sein ist eine politische Ideologie, und ich weiß, wirklich so Rassenklatsche, rassenideologische Scheiße von der Linken steht da drin. Also, und Marx sagt, ja, und mag sein, dass der ein oder andere Fall, der in dem Buch aufgeführt ist, auch problematisch ist. Also man bezieht sich auch auf Verbrechen gegenüber Schwarzen innerhalb von Großbritannien. Und in den 60er Jahren sah die Sache auch schon anders aus. Aber trotzdem einfach so, ihr seid betrunken von eurer Weisheit. Wir haben den schwarzen Pay Gap, und der ist desto höher, desto weiter du gebildet bist, und Weißsein ist ein unsichtbarer Monolith und Strukturen sind überall. Es gibt keine Gerechtigkeit, es gibt nur unseren Kampf. Weißt du, richtig krasse Scheiße, der da einfach drin steht. Ja. Diese Strategien, mit denen ein ungerechtes System sich selbst sichert, ziehen sich aktuell etwa auch durch viele Diskussionen um Redefreiheit, ein Begriff, der mittlerweile als Chiffre von links und rechts verwendet wird, um alles sagen zu dürfen und sich nicht mit den eigenen Privilegien auseinandersetzen zu müssen. Aber Redefreiheit ist nicht das Recht zu sagen, was man will, ohne zurückgewiesen werden, zu werden. Ja, ich weise Enrico Ippolito und Rennie Edo Lodge zurück. Lesen Sie dieses Buch, auch wenn es wehtut, das muss so sein. Die gute Nachricht ist, Sie können anfangen, sich selbst und Ihre Position zu hinterfragen, und kanalisieren Sie Ihre Wut und den Schmerz dann für etwas Nützliches. Werfen Sie Urin auf die Leute im Hambacher Forst oder zünden Sie vielleicht ein paar Autos in Berlin an. Es ist ein Prozess. Das Buch von Rennie Edo Lodge ist dabei nur der erste Schritt. Das klingt original wie wie so ein Flugblatt für eine Scientology-Sitzung für die erste. Es ist ein Prozess. Ja, in jedem von uns Messung stecken, am E-Meter ist dabei nur der erste Schritt. Ja, ja, in jedem von uns stecken die Tetane. Die müssen da nur gemessen werden, ja. Aber ja, ey. Ja, vor allen Dingen, in jedem von uns steckt Rassismus. Ja, das ist schon wahr. Trink ein bisschen Fencheltee, dann kommt der Rassismus raus. Oder Rizinusöl. Rizinusöl. Weiß sein ist strukturell etwas Schlechtes. Weiß sein ist eine politische Position. Du bist politisch einfach nur dadurch, dass du eine weiße Hautfarbe hast. Das steht in dem Buch drin. Also, ich keine Ahnung, progressiver Rassismus. In jedem von uns steckt Rassismus. Nee, du, Enrico. Die Schwarzen, weil es sind ja doch viel mehr Weiße da, wenn die jetzt alle politisch dann auch ja, für sich entscheiden würden. Das wäre aber schlecht für die. Das ist totaler Unsinn. Die Realität gibt das nicht her. Nicht. Ja, nach den großen Entlassungswellen bei diversen Medienhäusern, BuzzFeed etc., HuffPo oder was war das? Ja, genau. Gibt es ja jetzt dieses Learn-to-Code-Meme? Also, wenn jemand auf Twitter zum Beispiel rumjammert, dass er bei HuffPo rausgeflogen ist, dann schreiben ihm ganz viele mitfühlende Menschen halt Learn-to-Code. Also, sie schlagen ihm vor, in eine Richtung zu gehen, die vielleicht profitabler ist als Journalismus. Ja, das Ganze kam ja quasi auch noch von diesen vielen Artikeln, die es immer gegeben hat, wenn irgendwelche Industrien halt nicht mehr gelaufen sind, dass man dann gesagt hat, so ja, und jetzt die Minenarbeiter lernen jetzt halt eben programmieren. Irgendwelche Journalisten halt solche Artikel geschrieben haben und jetzt sagt man denen das halt auch selber, dass sie einfach programmieren lernen sollen. Ich meine, ich als Programmierer von Beruf sage natürlich, nee, bitte keine Konkurrenz. Obwohl, ja, die werden wahrscheinlich auch keine Konkurrenz werden, von daher, ja. Aber ich find's wunderschön. Es ist einfach so unschuldig, dieses Meme. Es beleidigt ja, niemanden. Ist unschuldig, ne? Auf der einen Seite, aber es ist ja harsch geahndet worden, ja. Twitter hat ja nach einer kurzen Zeit gesagt, okay, jeder, der an einen Journalisten eine Learn-to-Code memet, das gilt jetzt als konzentrierte Hasskampagne und ihr Leute, ja, da wurden Bans verteilt. Ja, das ist wahr. Und so wie hier ja auch steht, wird das ja mit Rechten jetzt in Verbindung gebracht. Und ja, aber ich meine, prinzipiell, wenn man es sich jetzt wirklich objektiv anguckt, ist an diesem Meme ja jetzt nichts Verwerfliches. Es ist halt wirklich total gut so. Es passt ja, genau, es passt genau rein, es spricht genau das, es wirkt genau das, was es erwirken soll. Weil es war ja auch das alte Learn-to-Code von den Journalisten, war ja auch gerichtet an Leute, die ihren Beruf nicht mehr ausüben konnten, weil es überkommen wurde halt von den Entwicklungen. Und das ist ja, das trifft ja jetzt halt die Journalisten. Insofern denen genau das gleiche reinzuwirken. Ja, es ist wirklich wundervoll. Also ich mag es. Ja, ich meine, in dem Fall ist das vielleicht nur ausgeglichen, aber normalerweise auch ein Problem, das eher Männerjobs betrifft, ne? Da ausgesondert zu werden wegen technischer Weiterentwicklung. Das auch, ja. Also ich meine jetzt, ja, also bei den Frauen ist es ja mehr Dienstleistungen und sowieso diese sogenannte Care-Arbeit, die man vielleicht selbst, wenn das jetzt ein Roboter auch machen könnte, irgendwie die alten Leute umdrehen. Das wäre eine Frage, so ob man das haben will, ne? Also ja. Ja, habe schon mal drüber nachgedacht, aber sage ich dann nochmal meine Meinung zu. Interessant sind dann für den Artikel noch so ein paar Quellen. I think brigading has always been around, said Caroline Sinders, a design and research fellow with a digital program at Harvard's Kennedy School, who received enormous volumes of harassment during Gamergate. I think of it like campaigning. It's coordinated. It's planned, it's designed. Brigading is like targeting a victim and planning a course of attack. From overwhelming their mentions, flooding a hashtag, to SEO bombing. Dann kommt auch wieder die Geschichte, dass ihre Mutter angeblich von einem SWAT-Team, also dass sie geswattet worden ist, wo bis heute niemand was von gesehen hat, wirklich. Und dann kommt dieser unsagbare Satz: Gamergate was essentially a public test of weapons online trolls would use to inflict hell on anyone who they perceived as enemies, with a central focus on journalists. Its tactics have only grown in sophistication in the intervening years. In particular, it was notable for the way it used the consistent specious narrative ethics in games journalism to cover for its ugliest actions. Ich komme mir vor wie ein scheiß Bond-Villain. Ja, und genau das Gegenteil ist auch der Fall. Mir kommt es eher so vor, als ob Gamergate quasi der Testfall war für die ganzen Medienunternehmen, um zu gucken, wie machen wir das am besten auf einem Markt, der noch nicht so groß ist wie ja, die ganzen anderen Industrien, die jetzt ja nacheinander sturmreif geschossen werden vom Intersektionalismus. Ja. Nee, ich glaube eher, dass das schon länger rollt. Weil also diese Ansätze auch gerade bei, wenn man jetzt Pen-and-Paper-Rollenspiel nimmt oder so, waren ja auch vorher schon da. Ich glaube, dass es wirklich, dass sie wirklich unterschätzt haben, für wie viele Leute, was ich vorhin schon gesagt habe, Games so der letzte Rückzugspunkt waren. Und wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst, dann setzt du dich auf deinen Hosenboden und siehst zu, dass du einen Widerstand organisierst. Und das haben halt die Spieler zum ersten Mal gemacht. Vielleicht war bei den Spielern auch eben der Fehler, dass sie einen zu großen Markt genommen haben und zu generalisiert das gemacht haben. Ja? Weil sie nicht, also weil dann einfach eine kritische Masse an Leuten da war, die sich das nicht gefallen lässt. Ich weiß es nicht. Aber dieses, also dieser Absatz, ja, Weapons Test, Enemies, Tactics, bla bla bla, also. Und vor allem halt, dass man Ethics in Games Journalism benutzt hat, um die übelsten Aktionen zu verschleiern. Das ist schon einfach Fiction. Das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. Das ist Fanfiction, Gamergate Fanfiction. Wir leben mietfrei in den Köpfen von so vielen Journalisten. Das ist fantastisch. Nach 4 Jahren, fast 5. Schon irgendwie cool, wenn du denkst, dass du ein Boogeyman bist. So, am Anfang habe ich mich immer drin gestört, aber mittlerweile weiß ich das irgendwie auch zu schätzen. So. Wenn wirklich 5 Jahre später immer noch so Artikel kommen, so, wisst ihr, das Ende vom Westen, vom Journalismus, der Freiheit. Ja, ja. Ja, das freie Netz stirbt vor unseren Augen. Das stimmt ja im Prinzip auch. Und der Autor beschwert sich darüber, dass, ja, einerseits beschwert er sich darüber, dass Gap AI jetzt wohl vom Netz geht. Und andererseits, ja, sieht da eben aber das freie Netz dabei auch sterben und kriegt diesen Widerspruch auch nicht so richtig aufgelöst. Ja, es bleibt im Prinzip dabei. Eine der unangenehmsten Webseiten der Welt ist kurz davor, für immer aus dem Netz zu verschwinden. Ja, die Seite heißt Gap und dass sie in große finanzielle Schwierigkeiten steckt, ja, berichtet Daily Beast. Ja, das soziale Netzwerk ist ein Tummelplatz für Menschen, natürlich Rechte vor allen Dingen, die im Hass und so weiter freien Lauf lassen, ne. Also weiß ich nicht genau, ich kenne Gap nicht und ich weiß nicht, ob das berechtigt ist oder nicht oder so, aber dieser Konflikt, der ist irgendwie nicht aufzulösen. Ich habe mich auch schon gefragt, was man da wohl hätte machen können. Vielleicht von vornherein vielleicht sowas wie ein Erwachsenen-Internet gemacht hätte oder so. Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall diese Art und Weise, ganze Webseiten sterben zu lassen, und er weist ja auch darauf hin, dass es natürlich mächtige Player in der Infrastruktur gibt. Ist natürlich nicht richtig, dass die Player, eben, weil ich da, mein, wenn man sich da den staatlichen Vorgaben beugen, das verstehe ich aber. Wenn man jetzt hingeht und sagt irgendwie, hier ist mein Geld, ne? Ich möchte gerne irgendwie eine Webseite hosten, wo ich dafür verantwortlich bin, was da irgendwie passiert. Hm. Und dann sagen die Leute irgendwie so, nee, du bist aber pfui und dir können wir das aber nicht ermöglichen. Finde ich schon ganz schön heftig, weil ich meine, klar, das sind Firmen und so, aber es ist halt nicht das Gleiche. Ne? Das haben wir ja häufiger, das Thema. Und es ist ja noch nicht mal so, dass der Staat da die Vorgänge macht, also die Vorgaben gibt, wenn das dann nach amerikanischem Recht ist. Aber ich glaube, die waren in Australien, glaube ich, ansässig, die Gap-Leute. Da ist es sicherlich noch mal ein bisschen anders, aber in Amerika ist es ja eigentlich so, dass der Staat das gar nicht darf. Also es ist ja in der Verfassung geregelt, dass der Staat nicht hingehen darf und sagen kann, so, das ist irgendwie okay und das ist nicht okay. Und das wird ja auch immer wieder bestätigt. Also, aber ja, wir haben halt diese, deswegen haben wir ja diese Kulturkämpfe und deswegen haben wir ja diesen ganzen Aktivismus und diese ganzen Dinge, damit das halt eben der Staat alles überhaupt nicht mehr machen braucht, damit die Leute einfach in vorauseilendem Gehorsam alle sowieso schon da irgendwie in die richtige Richtung arbeiten, wie die das halt Ich nehme aber meinen. an, dass der Staat irgendwann aber mit sowas um die Ecke kommt. Also hat er in Deutschland zumindest gemacht und Ja, ist ja auch machen im ja auch Endeffekt die anderen vollkommen auch. egal, woher es kommt, ne? Also das Genau. Resultat ist ja das gleiche. Und was die schlechten Leute angeht, die da gewesen sind, ja, also ich habe in der Zeit, also von Twitter, wieder ein paar Leute darüber gewandert sind, da waren schon ein paar Leute mit dabei, die jetzt keine Demokraten waren, sagen wir es mal so. Und aber trotzdem, ich meine, dann sollen die halt ihre komische Seite da haben, wo sie ihren Krempel irgendwie schreiben. Ja, und es ist auch besser, wenn sie sichtbar sind, sozusagen. Jetzt, wenn sie Ja. irgendwie untertauchen müssen in ihre privaten Chatkanäle oder sowas. Ja, Das das ist ist ja ja das Ding. Wenn super. sie untertauchen müssen, dann entstehen ja viel eher Netzwerke, wo Gleiches auf Gleiches trifft und sich radikalisieren kann. Wenn es in der Öffentlichkeit stattfindet, versuchen die irgendwen zu überzeugen und du guckst es dir an, Ja, hast und deswegen kann man müdes es einfach so Lächeln und beobachten, ne? Kannst du, ja, genau. man Also muss erkennen, oder? sozusagen das Licht hilft, dass es nicht schlimmer wird so. Es wird dadurch schlimmer, dass du es aus der Öffentlichkeit verbannst. Aber ja, Wahrscheinlich ich ja. was weiß ich. Ich würde mich freuen, wenn endlich auch die Supermärkte dein Twitter-Profil überprüfen und dich dann nicht mehr bedienen. Das wäre richtig progressiv. Darauf soll es am Ende hinauslaufen. Das ist die progressive Agenda. Der Supermarkt boykottiert dich. Patrick Gensing, ey, der Faktenfinder. Er ist wieder da und er hat Fakten über die Antifa gefunden. Das heißt, in diesem völlig überflüssigen Artikel werden jetzt also alle Geschichten von, also vom Demogeld angefangen, das immer wieder auftaucht, über den Fakt, dass man auf in die Media oder in die Media links unten gefälschte Bekennerbriefe schon gefunden hat. Und so weiter und so fort. Was ist denn Antifa ein Demogeld GmbH, nochmal? also diese ganzen dämlichen Geschichten, die von ja, die halt um die Antifa kursieren, werden hier widerlegt. Nur der Witz ist halt, das hat auch vorher niemand geglaubt. Also wer dem Blödsinn glaubt, der tut mir sehr leid. Und der ist ein bisschen beschränkt vielleicht einfach in, wie man sich sowas vorstellen kann, wie so eine Unterstützung laufen kann, ohne dass man da halt solche dummen Ideen wie Demogeld oder eine Firma hat. Und dann wird noch behauptet, ja, die USA habe die Antifa halt auch gar nicht wie von der AfD behauptet, auf die Liste der terroristischen Vereinigungen gesetzt und so weiter und so fort. Also eigentlich ein völlig substanzloser Artikel. Warum macht man sowas, Patrick Gensing? Also, Von Science hat geschrieben, Narrativ dass retten. der Linksradikalismus und Antifa durcheinander bringen würde. Und dass er deswegen auch auf so eine schwache Gefährdung oder so schließen würde. Ja, Deswegen aber würde er das machen. ist Gensing nicht der, der selber auch schon Absolut, ja, irgendwie in genau. seiner Hashtag Freizeit, Antifa getwittert hat, ja. ja. ja, eben, und freie, feine Sahne Fischtoupet-Konzerte besucht und solche Sachen. Also, ja, was soll das ganze Ding? Wie, da sind wir wieder bei dem, was Abel eben Narrativ gesagt hat. Es retten. sollte schon der Anschein von einer Befangenheit vermieden werden. Und das sehe ich bei Patrick Gensing und dem Thema Antifa und Linksradikalismus halt nicht. Da ist für mich ein klarer Zusammenhang. Das ist Journalismus mit Haltung. Fehlhaltung, ja. Achso, Jungs, mir ist vorhin bei Eine dem Sache wollte ich noch sagen zu Gamergate, der ganzen Sache. Der ist ja der Faktenfinder und der sucht sich die Fakten ja einmal raus. Das ist ja meine Interpretation von Faktenfinder. Der sucht sich die Fakten raus, die passend sind. Und der hat ja gesagt, ja, hier, die Amerikaner haben nicht gesagt, dass es Antifa als international tätige Terrororganisation gilt. Und der hat das dann noch ein bisschen weiter aufgeschlüsselt, aber der hat halt total am Thema vorbeigeredet. Weil es stimmt schon, was der sagt. Aber was auch stimmt, ist, dass FBI und DHS seit 2016 Antifa als Domestic Terror Group einschätzt. Also das, was der da schreibt, stimmt zwar alles, aber die Fakten, die nicht passend sind, die findet er halt nicht dazu. Ja? Ich habe eine kleine Berichtigung zu machen. Ich habe vorhin bei dem Gamergate, bei dem Schatzbericht von Feminist Frequency Jennifer Jensen und Catherine Cross verwechselt. Es tut mir sehr leid. Vorhin über Jennifer Jensen geredet, nicht Catherine Cross. Die hat auch Dreck am Stecken, aber die hat weniger mit Feminist Frequency zu tun. Es tut mir sehr leid. Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Ja, genau. Das hier ist die Facebook-Seite von den Jusos in Hannover. Und es ist diese Woche ziemlich stark rumgereicht worden, dieser Ausschnitt. Also ich habe die nicht abonniert. Ich habe das nur mal irgendwo mitbekommen halt. Und zwar haben die jetzt hier eine Antinationalismus-Kampagne und da beschäftigen sie sich mit ihren Forderungen, die da lauten: keine Toleranz für Nationalisten jeglicher Couleur. Auch nicht in der Sozialdemokratie. Mit anderen Worten, wenn du nicht 100% auf Linie bist, bist du eine Unperson. Und dann gibt es keine Toleranz. Also, ja, treten sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr zu Wahlen an, würde ich mal sagen, ne? Weil ich meine, das sind dann halt Wahlen so in Deutschland, das ist eine Nation, so, ne? Leute, die da wählen dürfen, müssen Deutsche sein. Das ist, klingt sehr stark nach Nationalismus für mich. Und kein Staat ist ja irgendwie auch verfassungsgefährdend. Werden die dann jetzt vom Verfassungsschutz beobachtet oder gibt es wenigstens ein Gutachten, das an die Presse durchgestochen wird? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall Stärkung der Europäischen Union / Vereinigte Staaten von Europa. Klingt für mich wie ein Staat, diese Vereinigten Staaten, aber okay. Wer Nazi ist, muss auch so genannt werden. Scheinbar. Und Burschis das Handwerk legen. Ja. Und irgendwann, da werden wir diesen frechen Burschis. Gesellschaftlichen Kuschelkurs mit Rechtsradikalen beenden. Wer kennt ihr nicht, den gesellschaftlichen Kuschelkurs? Na komm doch mal her, Alice. Komm mal her. Lass dich mal in den Arm nehmen. Ja, vor allem Rechtsradikale. Also ich meine, mir wäre jetzt nicht bekannt, dass irgendwelche Regierungen von der SPD irgendwie rassengerechte Sprache von Rechtsradikalen einführen wollen oder so. Ja, die Jusos. Ja, wird wohl nicht ernst genommen, ne? Sonst würden sie vielleicht auch vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber das kann man ja auch nicht ernst nehmen. Twitter-Netzwerke. Welcher Bundestagsabgeordnete hat die meisten anderen MdBs als Followerinnen? Wir haben die Top 10 der CDU unter die Lupe genommen. Wenn du etwas runterscrollst, siehst du, wie oft Herr Peter Altmaier von anderen Menschen gefollowt wird. Was ich dabei interessant finde, ist, ich habe bisher in die Richtung noch nichts irgendwo mal gelesen in Sachen Netzwerkanalyse, aber ob das auch auf Einfluss innerhalb der CDU schließen lässt, weil es gibt ja sozusagen Netzwerkanalyse, zum Beispiel The Square in the Tower, Networks, Hierarchies and Struggles for Global Power bei Nigel Ferguson, wo sozusagen untersucht wird, wie kleine Elitenkreise oder Elitennetzwerke sozusagen Einfluss auf Politik haben und das sozusagen der Politiker selber, der jetzt im obersten Amt hockt, also Bundeskanzler, zwar durchaus wichtig ist, aber am Ende jetzt auch nicht unbedingt seinen eigenen Willen so weit durchboxen kann. Und dass eben sozusagen Netzwerke wichtig sind, die Einfluss üben. Und ich frage mich einfach, ob beim Altmaier da mehr dahinter steckt, dass die anderen ihm auf Twitter folgen oder nicht. Und inwieweit das Digitale uns hilft, bessere Rückschlüsse darauf ziehen zu können, welche Netzwerke denn wo aktiv sind. Ich fand es schön und dabei. Interessant. Vielleicht ist er einfach am längsten dabei. Macht schon am längsten. Kennt vielleicht die meisten Leute innerhalb der Partei. Oder ich weiß nicht, hat vielen geholfen. Vielleicht ist er auch nur ein guter Connector, der einfach auf Events rumläuft und die Leute sagt, geh mal zu dem, sprech mit dem und ihr würdet euch gut verstehen oder so. Ich weiß ja nicht, weißt du? Also ich meine, es ist jetzt ohne sinisteres der hat die Fäden in der Hand, sondern einfach nur, er sieht für mich wichtiger aus nach dem Bildchen. So. Hier haben wir einen Artikel aus der Vergangenheit vom 7. Dezember 2012, wo man aufgeführt hat, welche Marken sich für faire Arbeitsbedingungen einsetzen. Wenn ihr faire Marken kaufen wollt, die irgendwas für Arbeitsschutz in Produktionsländern tun, dann findet ihr in diesem Artikel ein paar Antworten. Kritik. Ich kaufe nur Sachen von Trigema. Die werden von Affen produziert. Das. Ja, das ist auch richtig. Den habe ich ja extra weggelassen in Artikeln. Ne? Warum hast du den weggelassen? Ja, weil der nur der Kamm geschwollen ist. Naja. Ja, es geht oft nur darum, das Recht des Vaters durchzusetzen. Hier geht es natürlich um das sogenannte Wechselmodell. Dass also Kinder eine Woche bei der Mutter, eine Woche beim Vater, also zwei Wochen oder wie auch immer, oder dass man sich das irgendwie aufteilt, so dass halt das Kind bei beiden Eltern ein Zimmer hat und irgendwie zwei Lebensmittelpunkte dann für eine Zeit lang halt hat. Und natürlich finden die Feministinnen das ganz schrecklich. Das Wechselmodell ist für mich ein Ausdruck dafür, dass die Interessen der Kinder vor Gericht kaum noch eine Rolle spielen, sondern oft nur noch der Wunsch des Vaters, gleichberechtigt zur Mutter Kontakt zu haben. Hä? Das heißt, also die Tante setzt schon mal voraus, dass die Kinder mit ihren Vätern eigentlich gar nichts zu tun haben wollen, oder was? Da wird selten hinterfragt, was das Kind eigentlich will. Wie kommt man auf so eine Beurteilung, dass die Väter da irgendwie bevorzugt würden? Also alles, was man hört, liest, sieht darüber, zeigt genau das Gegenteil. Ich bin nicht alleine mit meiner Kritik. Psychiater und Kinderärzte warnen seit Jahren vor diesem Modell und die psychischen Folgen für die Kinder. Eine Entfremdung vom Vater ist dagegen ein Klacks, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Das steckt man einfach so weg. Das geht ganz easy. Aber halt, dass man wechseln muss, das ist natürlich echt für das Kind. Gleichberechtigung ist wichtig, aber ich habe in meiner Forschung festgestellt, dass Eltern durch das Wechselmodell und das geteilte Sorgerecht immer öfter in einen permanenten Konflikt gezwungen werden. Dabei wird ständig in die Lebenswelt der Kinder und Frauen eingegriffen, die das als sehr gewaltvoll empfinden. Wer sagt das denn, dass das nur die Lebenswelt der Kinder und Frauen ist, in die da eingegriffen wird? Also wieder aus anekdotischem, aber wenn ich mir die Scheidungen bei der Umgebung so angucke, kann ich das auch so einfach nicht unterschreiben. Da sind Fälle, wo die Konstellationen anders sind dabei. Ja. Und es ist auch ein Fall dabei, wo die sich im Einvernehmen getrennt haben und sich einfach darauf geeinigt haben, ein Wechselmodell zu machen und fahren da super mit. Das ist halt... Ich muss aber an diesen Sandro, oder wie heißt, denken, er jetzt auch auf YouTube hier aktiv ist, der hat doch erzählt, dass er mit seiner Frau und dem Gericht dann ihr Wechselmodell vereinbart hat. Oder das Gericht hat das irgendwie angeordnet, weiß ich nicht genau. Wie auch immer. Heißt es aber nicht, dass sie ihn nicht einfach irgendwie willkürlich dann von seinen Kindern sperren oder so. Das Gericht hätte zum Beispiel gerne gehabt, dass er da keinen Blog drüber macht, über seine Kindergeschichte und keine Videos drüber macht. Und weil er da aber gesagt hat, das versteht er nicht, haben sie gesagt, ja, dann sehen sie das mal ihre Kinder nicht bis auf Weiteres. Genau so, ja. Und dann hat es 200 Monate gedauert, dann sind die mal wieder zu Weihnachten gekommen und das war es erstmal. Weiß ich jetzt auch nicht genau, es war eben Weihnachten. Aber was ist das für eine willkürliche Wichse, mit der die da agieren und dann solche Behauptungen stehen? Absolut, wie gesagt, im Gegensatz dazu. Und es werden halt auch... Ja, obendrauf kommt eben noch, dass Organisationen, die sich dann entsprechend einsetzen, auch in den Gesprächen im Bundestag keinerlei Chance teilzunehmen oder so, jede junge Männer und Väter. Die Frau Heiliger sieht das anders. Vergessen Sie nicht. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau in Deutschland aufgrund häuslicher Gewalt. Wenn solche Vorwürfe im Raum stehen, müsste das für Gericht eigentlich genauer beleuchtet werden. Aber das ist durch die Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre immer mehr erschwert worden, auch durch die starke Vaterlobby. Und jetzt kommst du, Mamon. Ja, die haben vielleicht eine Lobby, aber offensichtlich bewirken sie doch nichts. Sehe ich auch noch nicht so irgendwie die Lobby, aber gut, das ist ja dann auch. Ja, Die Frage ist sich zwar, es gibt schon eine Federsäule. Ja, stark im Leben nicht stark. Ne? Also ich, das Ganze woher soll das denn kommen? Woher kommt denn die starke Väterlobby, wenn sie nicht daher kommt, dass Väter ihre Kinder verlieren oder wiederhaben wollen oder so? Ja, es gibt das ganze Frauenministerium, was nur denen den Arsch pampert da. Und jetzt bei der Anhörung, wie du das schon gemeint hast, ist der Deutsche Juristinnenbund mit dabei. Ne? Mhm. Also... Ja, so das vorne. Reicht schon eigentlich schon aus und dann irgendwie der Bund für Alleinerziehende. Das ist nicht ein der Kind, Bund. Ein ja. Kind braucht beide, aber wenn das Wechselmodell als Regelfall erzwungen wird, wird die Mutter regelrecht rausgekickt und das darf nicht sein. Das ist irgendwie auch unverständlich. Ne? Regelrecht, ja, regelrecht. Regelrecht. Habt ihr alle verstanden, ja. Die Mutter wird rausgekickt, wenn beide das Kind sehen. Okay. Frauen leiden am meisten, wenn ihre Männer im Krieg sterben. Ja, so in der Art. Alles verstehen. Ja, ich hätte das jetzt nicht eingereicht, aber ich habe das auch gelesen, ne? Also, dass sie hier von der Interessengemeinschaft junger Männer und Väter eben da gerne teilnehmen wollten und haben dann auch unter anderem mit Bezug auf die Aussage von Präsidenten Steinmeier, er meinte irgendwie, die Menschen sollten sich mal wieder mehr unterhalten miteinander oder so, sich gegenseitig auch die Probleme mal anhören, die sie haben, ja, mit einem offenen Brief oder so reagiert, aber hat alles nichts geholfen, sie werden da nicht eingeladen, Männer, Gruppen oder Interessierte, Ernsthafte, ja, kommen einfach nicht zu Wort, ne, und weiß ich nicht, das ist wie überall, wenn man Leute nicht zu Wort kommen lässt, dann holen die sich irgendwann ihren Anteil am Diskurs. Das steht aber zu befürchten, ne? Dass es dann auch nicht mehr schön wird. Ja, das war ein Artikel aus dem BuzzFeed, wo ich mal nur die Quelle rausgeholt habe. Und zwar gibt es ja immer noch den Vorgang oder die Behauptung, dass eben Intersex-Kinder operiert würden allzu schnell oder so. Und dass sie dann irgendwie angeglichen würden sexuell und aber hinterher gar nicht mit dem Geschlechtsorgan was anfangen könnten. Und das möchte ich mal ein bisschen bezweifeln anhand dieser Studie. Da ist zwar im Prinzip rausgekommen, dass diese angleichenden Studien, diese angleichenden Operationen nicht unbedingt weniger werden oder mehr werden, eher gleich geblieben sind. Aber ich habe dann auch mal verstanden, was das da geht. Also es sind durchaus nicht irgendwelche Kinder, die gar kein Geschlecht haben oder wo alles, was weiß ich, bei Jungs nur innen liegt oder so. Sondern es geht um so eine, ja häufig um so eine Art kleinere Schönheitsoperationen oder so, in die Klitoris zu lang geworden sind oder die Vororte sehr groß geworden sind oder so. Ja, wird dann schon mal Hand angelegt bei den kleinen Kindern. Weiß ich nicht ganz genau, ob das wirklich auch so, also sofern irgendwie ein normales, funktionsfähiges Organ da ist, ob das dann irgendwie problematisch sein muss oder so. Andererseits kann man natürlich auch sagen, warum lässt man das nicht so, dass die Kinder dann mit, was weiß ich, wenn sie alt genug sind, eben selbst entscheiden, ob sie das haben wollen oder nicht. Ne? Ist vielleicht von der Art der Entstellung abhängig, weiß ich nicht genau. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Also es wird nicht unbedingt weniger, trotz des Aktivisten, die da irgendwie gegen kämpfen. Ja, und dann fällt einem natürlich irgendwie auch ein, ja, dass sie dagegen kämpfen, dass diese Leute, dass sie praktisch nicht angeglichen werden. Das ist zwar irgendwie löblich, aber wie kann man eigentlich dabei die ganzen Kinder, die ganzen Jungs vergessen, die beschnitten werden? Ne? Ja, da hat ja nichts zu tun. Ja doch, der war von dir. Nee. Doch. Ich bin mir ziemlich sicher. Einmal mit. Ich würde einreichen, glaube ich, wo sie auch gegen das Autos abgefragt wurden, Tausende. Was ist das? Keine Ahnung, aber wenn du es nicht weißt, dann bringt es eh nichts. Das ist der Chef von der Lungenfacharztgesellschaft. Der hat dem widersprochen und hat, kann ich noch ganz kurz den Kern daraus sagen, hat im Prinzip sowas gesagt wie, ja, das ist natürlich schon gefährlich und gesundheitsschädlich, brauchen sich dann Sand in den Augen streuen. Man hat das verglichen mit Kuchen, glaube ich, genau. Wir schreiben auch nicht in die Diagnose, dass derjenige an Kuchen gestorben ist, wenn er an Diabetes eingegangen ist. Da hat das. Wir haben eine Lücke im Haushalt. Und Personalausgaben sollen von 2016 auf 2020 von 31 auf 35 Milliarden steigen, was so mitunter der höchste Posten sein soll. Und an sich haben wir bis zum Jahr 2023 etwa 25 Milliarden Euro zu wenig Einnahmen für den Bund. Also, und ich frage mich, wie viel Steuern man den Menschen noch abnehmen will und ob man nicht vielleicht einfach mal besser mit dem Geld haushaltet, was man hat. Es wird ja immer mehr, die Menschen werden nicht unbedingt mehr, aber der Haushalt wird immer größer und ich frage mich, wo versickert das denn hin? So, Niederlande zum Beispiel hat ein anderes Schulsystem von den Ausgaben her, schneidet bei PISA aber besser ab. Da könnte man doch mal gucken, was die denn besser machen, wenn die für weniger Geld bessere Ergebnisse bekommen. Und Bildung ist jetzt nicht der einzigste Posten, aber 25 Milliarden schon wieder miese machen, Schulden aufnehmen. Wir haben es ja. Ich kann ja einfach nur den Kopf schütteln. Also angegeben wird Mütterrente, Baukindergeld und sinkende Steuereinnahmen sein die höchsten neuen Ausgaben. Wo ich auch nur Baukindergeld, keine Ahnung. Ich habe es auch beantragt, aber es tut mir leid. Der Staat nimmt dir erst Geld weg und gibt es dir dann nachher einen Bruchteil von dem wieder zurück und du sollst dann auch noch Danke sagen und lächeln, während er dich fickt zu sein. Also Ich, keine Ahnung, 25 Milliarden fehlen, super. Ja, ich verstehe auch gar nicht, wie das zusammengeht mit dem Geschwätz darüber, wie toll das in den letzten Jahren alles war. Und wie viel Geld, also vor gefühlt vor 2 Monaten hieß es noch, wir haben ungefähr so viel Steuereinnahmen, ist der Hammer. Ja, wir können uns noch ein paar Flugzeuge leisten und das noch. Aber nö. Ja, die konkrete Zahl ist nämlich, dass die Steuereinnahmen bis 2022 um 20 Milliarden steigen. Und hier ist ja von 2020 25 Milliarden die Rede. Da ist jetzt die Frage, war die Lücke schon vornherein mit einberechnet? Ja, also ich verfolge das nicht, weil die Zahlen werden sowieso die ganze Zeit so hin und her korrigiert. Und, Und ich meine, dass halt jetzt sich auch auf der halt in der politischen Diskussion viele Leute dran hochziehen, wie viel Geld da war, als die Frau Merkel irgendwie gesagt hat, wir machen die Grenzen auf, dass das da natürlich ein Thema werden wird und dass das Sprengstoff ist. Naja, haben wir halt nicht drüber nachgedacht. Hier in dem Artikel vom Gatestone-Institut, was natürlich auch immer ein Geschmäckle hat, so ist bisschen rechter oder konservativer als NGO-Institution, als Publikation und die gehen hier auf weitere Initiativen in Sachen Hate Speech innerhalb der EU ein. Und es herrscht ein Kampf um die Meinungsfreiheit und man will Unternehmen zwingen, bestimmte Bestimmungen zu setzen und das Overton-Window zu verschieben, um damit Politik zu machen. So dieses dumme Geschwätz von Hassverbrechen und tralala und so. Und wir müssen aufpassen, was wir sagen. Nein, wir müssen aufpassen, wo wir freie Rede einschränken, weil das die Fähigkeit der Menschen zu denken einschränkt. Und wenn du frei denken willst, frei reden willst, wirst du einen Haufen Unfug sagen, der nicht stimmt und der falsch ist und der dumm ist. Und das fällt dir in der Regel erst 5 Jahre später auf, nachdem du es gesagt hast. Und der Mensch ist einfach nicht so klug und er ist nicht weise, wie er auf die Welt kommt, aber der Versuch, klug und weise zu werden, ist da drin, dass du einfach deine freie Rede nutzt, einfach mal sagst, was du denkst und nicht unbedingt einen perfekten, guten, schönen Satz hast, der ein allgemein gültiges Gesetz innerhalb der Gesellschaft werden soll, sondern einfach nur freie Rede und die wird halt weiter eingeschränkt. Ja, kommen wir wieder zum Artikel 13. Ich will jetzt ja nicht irgendwelche Verbindungen ziehen, wo vielleicht keine sind, aber vor kurzem hatten wir jetzt diesen Aachener Vertrag und jetzt gab es schon einige schwerwiegende Entscheidungen, die Deutschland und Frankreich zusammen getroffen haben, um den Diskurs wieder ein bisschen zu verändern. Einerseits hat das die Nord Stream 2 Pipeline betroffen, wo Frankreich dann ja wieder auf deutschen Kurs eingeschränkt ist. Und beim Artikel 13, den sogenannten Upload-Filtern, gab es zwischen Deutschland und Frankreich noch eine Diskussion. Frankreich wollte einfach uneingeschränkt für alle Firmen diese einführen und Deutschland wollte halt ein paar Grenzen einführen. Da hat man sich jetzt in der Mitte getroffen, dass man sagt, ja, die Unternehmen müssen seit 3 Jahren in der EU operieren. 10 Millionen Umsatz müssen sie machen und 5 Millionen Unique Monthly Visitors, also 5 Millionen Nutzer pro Monat. 2 von diesen 3 Kriterien müssen die erfüllen, dann müssen die einen Upload-Filter installieren, wenn sie in Europa unterwegs sein wollen. Das ist jetzt im Endeffekt der Punkt, der gemacht werden soll. Das ist nochmal eine Verschärfung zu dem, was vorher galt, weil hier jetzt auch ja einfach noch sehr viel mehr Leute drunter fallen würden. Ja, als es bei der ursprünglichen schon schlechten Regelung, die ja nicht ganz durchgekommen ist, wegen diesem Streit gewesen wäre. Die Regelung ist jetzt so stark ausgefallen, dass sich der Protest dagegen nochmal stärker gerührt hat, dass jetzt auch unter anderem Bertelsmann selber gesagt hat, ja, uns gefällt der Deal nicht mehr. Was bemerkenswert ist, Bertelsmann, ja. Und ja, von sehr vielen verschiedenen Berufsverbänden und Medienverbänden kommt jetzt auch noch mehr Einspruch, was auch bemerkenswert ist, weil die teilweise vorher auf der anderen Seite der Diskussion standen. Ja, und ja, es gibt da jetzt eine Petition, die gestartet ist, die gilt als die größte Petition, die ever gestartet wurde. Wie sinnvoll das ist, da irgendwas zu machen, weiß ich nicht. Es wird von den Leuten auch gesagt, im Hinblick auf den europaweiten Wahlkampf, der bald stattfinden wird, dass man mal seine Europaabgeordneten darauf hinweisen soll, dass das nicht so toll ist. Inwieweit das bringt, kann ich auch nicht sagen. Muss jeder selber wissen. Upload-Filter generell sind ein massives Problem. Wie damit umgegangen wird, ist wirklich ziemlich unklar. Es kann bis dahin gehen, dass halt bestimmte Services einfach abgeschaltet werden. Sei es auch nur temporär, bis man irgendwelche Systemumbauten gemacht hat, um sicherzustellen, dass diese Vorgaben umgesetzt werden können. Dass die EU es ernst meint mit diesen Vorgaben, hat man ja bei der DSGVO gesehen. Weil die da halt massive Strafen schon an Unternehmen verhängt haben, die da Fehler gemacht haben. Ja. Hier sehen wir einen, hier hat die Schweizer Regierung quasi ein E-Voting-System präsentiert, das doch mal getestet werden soll von der Bevölkerung. Also die haben quasi einen Aufruf gemacht, dass die Leute mal versuchen sollen, das zu knacken. Allerdings waren gewisse Sachen vom Test ausgeschlossen. Und zwar ausgeschlossen waren Angriffe, die darauf abzielen, mit lastbasierten Angriffen die Stimmabgabe zu verunmöglichen. Also DDoS-Attacken beispielsweise. Ja, dass man einfach die Leitungen mit so vielen Anfragen überlastet, dass keine Daten mehr durchkommen. Angriffe, die darauf abzielen, via gefälschten Nachrichten die Akteure dazu zu bringen, von den vorgesehenen Prozessen abzuweichen. Social Engineering, also dass man die falschen Sachen absichtlich klickt oder so weiter. Also, und hier sind noch ein paar weitere Punkte genannt und das sind quasi die Basics bei solchen Sicherheitsüberprüfungen und die sind explizit von dieser Sache ausgenommen worden. Also man soll bitte alles prüfen, nur das nicht. Absolut lächerlich. Was hast du dazu, Chris? Er hackt uns, aber hackt uns nicht. Das ist der Aufruf, das ist gut. Ja, also ich denke mal, sie wollen wahrscheinlich jetzt erstmal nur die Applikation selber, dass die sich angeguckt wird. Also, dass man da irgendwie guckt, ob man da irgendwie was ausführen kann, was man nicht ausführen darf oder so. Das macht ja auch schon mal Sinn. Aber ja, diese anderen Sachen, die gehören natürlich auch mit dazu. Ja, ich meine, wenn das System noch nicht so weit gebaut ist, dass diese anderen Sachen auch noch nicht abgesichert werden können, macht vielleicht ein Intrusionstest noch keinen Sinn. Aber gut, die wollen es ja benutzen, ne? Google, mehr Strafen in der EU gezahlt als Steuern weltweit. Ja, also, ja, die haben, ich habe es ja gerade schon angesprochen, dass Google ziemlich viel zahlen musste in Europa an Strafgebühren für DSGVO-Verstöße und für andere Sachen. Und ja, wenn wir uns mal angucken, dass Donald Trump eine Steuerreform in Amerika gemacht hat und gesagt hat, wenn Firmenvermögen aus dem Ausland nach Amerika wieder zurückgeholt werden, dann werden gewisse Steuererleichterungen dafür einem gutgeschrieben. Und dadurch haben die dieses Jahr 10 Milliarden weniger Steuern gezahlt als letztes Jahr. 4,2 Milliarden insgesamt in Amerika Steuern gezahlt? Google. Google Alphabet. Ja, Alphabet. Nicht nur Google, sondern alles, was dazugehört. Und ja, alleine die Strafen, die Europa Google aufgedrückt hat fürs letzte Jahr, waren 5,1 Milliarden. Also die haben 1 Milliarde mehr Strafen gezahlt als Steuern, allein in der EU. Und die Steuern haben sie natürlich in Amerika gezahlt. Ja, gut, irgendwelche anderen Anteile, also es geht um Einkommenssteuersachen. Ja. Die zahlen natürlich auch noch andere Steuern, aber ist trotzdem ein bemerkenswertes Verhältnis. Unfreiwillige Migration ist, ist ein komplexes Thema und eine komplexe globale Krise. Und allein in 2017 waren es 69 Millionen. Und ich bin dafür, dass wir die alle aufnehmen. Alles andere wäre Faschismus. Und falls ihr mehr lernen wollt, da ist ein Link. Tweet. So, nach langer Zeit kann ich mal wieder einen Deutschlandfunk-Hintergrund empfehlen. Wir haben leider in der Qualität ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem ab und zu gibt es noch ein paar Goldstücke zu finden. Zum Beispiel hier über Zypern. Ich sage ja immer, keiner redet über Zypern, jetzt redet der Deutschlandfunk mal über Zypern. Natürlich nur, weil es mal wieder ums Gas geht und um die Türkei. Aber langer Text oder auch als Audio verfügbar. Absolute Lese- oder Hörempfehlung, sehr viele Informationen, wie einfach die allgemeine Lage in Zypern ist. Generell ist es halt so, dass die Lage in Zypern so ist, der nördliche Teil und der südliche Teil, die sind sich mittlerweile auch wirklich entfremdet, weil die über 50 Jahre gespalten sind. Es gibt sprachliche Barrieren, administrative Barrieren und auch wenn jetzt Handelsbeschränkungen und Grenzübergänge, Handelsbeschränkungen abgebaut werden, Grenzübergänge geöffnet werden, merkt man halt, dass so eine Durchmischung nicht wirklich funktioniert. Und jetzt wird das ganze Verhältnis wieder mit ein bisschen Sprengstoff versehen, weil die Türkei halt ja das nordzypriotische Territorium halt auch nutzen will, um daraus Erdgasförderansprüche im Mittelmeer abzuleiten. Unter anderem wollen die südlich von Kreta halt nach Erdöl und Erdgas bohren. Ich weiß gar nicht, ob Erdöl, aber Erdgas auf jeden Fall. Ja, hatte ich ja schon mal drüber geredet. Und es soll ja auch noch eine Pipeline über Zypern gebaut werden. Tja, absolute Leseempfehlung. Zypern, es wird viel zu wenig über Zypern berichtet. Es ist auch ein EU-Mitgliedstaat, ne? Ja, wir hatten ein bisschen früher im Stream zwei Artikel, die sich mit dem Nabelbeschau von Journalismus beschäftigt haben, was man denn besser machen kann und was nicht so gut läuft. Und hier ist ein Artikel ziemlich beschissen. Ist einfach, ich keine Ahnung. Cortez, unsere linke Populistin, zeigte, wie kaputt das politische System der USA ist. Und ja, mehrere hundert Jahre alte Demokratie, die ist auf jeden Fall komplett kaputt. Weil Gründe. Das Geile ist auch, dass sie halt Big Bucks in Politics erwähnt. Und ja, also politische Einflussnahmen von den Superpacks. Ja, es tut mir leid, es gibt halt mehr demokratische Dollars wie republikanische Dollars. Und da kann man sich dann streiten, ob Geld, was von konservativer Seite in Think Tanks fließt, ob das dann wieder ausgleicht oder nicht. Aber den Mechanismus, der im Artikel beschrieben wird, das könnte man wissen, wenn man Journalist sein möchte und über Dinge schreibt, wo ich mir einfach nur denke, ja, jetzt plappert mal der halt mal nach und meine Güte, macht man das halt mal, aber irgendwie guter Journalismus würde das irgendwie in Kontext stellen. So, Trump, da wissen wir alle, ah, böser Trump, den müssen wir niederschreiben. Und hier haben wir Galisionsfigur des linken Populismus innerhalb der USA und da, der schreibt mir vom Munde ab. Ich kann einfach nur den Kopf schütteln. So. Wollt ihr ernst genommen werden oder nicht? Und wer lässt sowas durch? Und ja, ich habe mir die Autorin angeguckt und studiert Journalismus. Das Ding ist aber, jeder andere Azubi, der irgendwo in einem Handwerksberuf irgendwie einen Nagel krumm in die Wand macht, da kommt später auch der Meister oder Geselle und sagt, also nicht, und ich mache das nochmal kurz richtig und gebe der Person die Chance zu lernen. Und hier donnert mal einfach einen Artikel raus, wo man einfach nur den Kopf schütteln kann. So. Ja, das, so, solche Artikel ist, sind mitunter der Grund, warum Journalismus nicht so ernst genommen wird. So. Du bist jetzt nicht sehr inhaltlich auf den Artikel eingegangen, aber ich habe den Grund hin und verstanden. Ich weiß. Also Alexandria, vielleicht kann ich ja mal ein paar Fakten zu Alexandria Ocasio-Cortez dazu sagen. Es ist sowieso faszinierend, dass sie in das House of Representatives gewählt worden ist. Und da hat sie nur, das hat sie nur deswegen geschafft, weil das System wirklich so kaputt ist. Ja, das Wahlsystem, also der demokratische Wahlkreis, wo die als Kandidatin sich halt aufgestellt hat, die ist mit 3000 Stimmen gewählt worden. Ja, unterm Strich. Weil die Demokraten halt den Kandidaten aufgestellt haben und die Demokraten in dem Wahlkreis auf jeden Fall immer gewinnen. Ja, so. Und da, also sie hat selber von diesem korrupten System profitiert, das ist Punkt 1. Punkt 2 hat jetzt ja einen sogenannten Green New Deal vorgestellt. Da hat es sehr viel Kontroversen drum gegeben, weil da einerseits Legislative gemacht werden soll, aber es auf der anderen Seite so dargestellt wird, so, ja, das ist nur eine Vision, das ist non-binding und das hat keinerlei Konsequenzen und so weiter und so fort. Wobei sie sich natürlich da sehr stark an die Energiewende in Deutschland beispielsweise anlehnt und sehr viele, ja, andere, ich sag jetzt mal, ökonomische und arbeitstechnische Konzepte aus anderen deutschen Regionen übernimmt, ja, ostdeutschen Regionen, so sage ich jetzt einfach mal. Vielleicht kann man den Hinweis verstehen. Ja, und ja, und ein lustiges Funfact noch, die Demokraten haben schon gesagt, zur nächsten Wahlperiode wird der Wahlkreis, wo die Alexandria Ocasio-Cortez jetzt gewählt wurde, wird so in der Form nicht mehr existieren, die werden den aufspalten. Tja, die hat sich sehr viele Freunde gemacht in der kurzen Zeit. 3000 Stimmen braucht man dann nur in Amerika, das ist ja lächerlich. Ja. Also wie gesagt, der Punkt ist, sie wurde mit 3000 Stimmen innerhalb der Demokraten da in die Position gewählt und der Wahldistrikt, wo die gewählt wurde, da hat sie natürlich mehr Stimmen bekommen. Okay, ja, ich wollte gerade sagen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Demokrat nicht gewählt wurde, war so gering, der Typ, der gegen die kandidiert hat, hatte nicht mal eine Webseite. Okay. Ja. Ja, weil in so einem Bundestagswahlkreis, da wohnen immer so 100.000 Wahlberechtigte. Ne? Also. Ja, das ist da ja auch so, nur wie gesagt, ja, wie es in Bundestagswahlkreisen vielleicht teilweise auch ist, einer wird mit 80-70% gewählt, immer. Egal, wer da aufgestellt wird, die Partei zählt. Und das war da genauso. Und die hat ja sogar einen extrem einflussreichen Demokraten, der mal ein Whip war. Wer weiß, wer ein Whip ist, der weiß, dass es sehr einflussreich ist. Den hat die sogar verdrängt. Ja, und hier kommen wir weiter zur politischen Einflussnahme, und zwar Michael Bloomberg, auch einer aus New York, ehemaliger Bürgermeister von New York, umstrittene Person, ist Milliardär, ist, ich sag jetzt mal, eher ein nicht so ein progressiver Demokrat, eher so ein Zentrist-Demokrat, ja, aber der hat auch so ein paar sehr komische Ideen gehabt in New York. Der hat zum Beispiel verboten, dass Becher über einer gewissen Größe verkauft werden dürfen, weil zu viele Leute zu viel Cola trinken und solche Sachen. Halt auch sehr starke Eingriffe in die Privatsphäre der Leute. Ja, und er hat jetzt gesagt, okay, entweder werde ich jetzt der Präsidentschaftskandidat 2020 oder ich gründe einen Superpack oder auch eine Foundation, die darüber hinaus besteht und die hat den einzigen Zweck, Trump quasi fertig zu machen. Ja, keinerlei Umschweife, keine falsche Rhetorik, sondern nein, wir wollen Trump fertig machen. Ja, die wollen eine riesige Datenbank erzeugen, von allen analytischen Analytikerfirmen die Sachen zusammenkaufen. Der hat schon gesagt, der wird mit, wenn nötig, mit mehreren 100 Millionen Euro US-Dollar aus seinem Privatvermögen das Ganze unterfüttern. Ein bisschen Feigenblatt ist schon, es gibt ja diese Wahlkampfsysteme, die Obama aufgebaut hat, mit denen er gewonnen hat, und die Trump aufgebaut hat und mit denen er auch gewonnen hat. Also solche Wählerbefragungssysteme und so halt computergestützte Wahlanalysesysteme, bei welchen Leuten sollten wir die Werbung schalten, welche Leute nerven wir nur, da brauchen wir gar keine Zeit zu investieren. Der Obama war ja der Erste, der so ein riesiges System aufgebaut hat, und der hat der Hillary Clinton das ja nicht zur Verfügung gestellt. Die durfte das nicht nutzen. Und der Trump hat parallel ein eigenes aufgebaut, nicht so groß. Und der Bloomberg sagt jetzt, ich baue das Größte. I want all the data, hat er schon gesagt. Ja, also da Und die Echos aus der Medienlandschaft waren, ja, das ist super, da haben wir endlich wieder einen finanzstärken Partner, der im Wahlkampf Werbespots kaufen kann. Ja, so muss es sein, nicht wahr? Mhm. Aber ich hoffe, wir amerikanisieren uns hier noch zunehmend. Ja, das sowieso. Ja, und hier, das wollte ich nochmal, das wollte ich in der letzten Sendung untergebracht haben, aber das war schon sehr obskur. Hier geht es im Endeffekt, also das ist 10 USC 284, ja, für die Leute, die es nur hören. Das ist im Endeffekt ein Bill, der im Oktober in Amerika umgesetzt wurde und am 31. Januar in Kraft gesetzt, in Kraft getreten ist. Ja, und hier steht mehr oder weniger drin, dass der Präsident ohne weitere Bedingungen dem Militär die Anweisung geben kann, die Grenze, die Südgrenze der Vereinigten Staaten zu sichern, mit baulichen Maßnahmen, mit Einrichtung von Trainingslagern für Personal, mit Anwerbung von Personal, mit Einsatz vom Militär. Und das gesamte Einsatzgebiet ist 25 Meilen nach Amerika und nach Mexiko. Die Mexikaner haben dem schon zugestimmt. Ja, das ist quasi der Plan, den Trump in der Hinterhand hat. Falls die Demokraten nicht zustimmen, dass die Mauer finanziert wird, dann sagt er, okay, ich habe ja schon das Militär, dann wird der Mauerbau jetzt einfach aus dem Militärbudget bezahlt. Das habe ich ja letztes Jahr schon erhöht, dann erhöhe ich es nächstes Jahr einfach wieder. Nur das ist natürlich aus offensichtlichen Gründen nicht sehr gut. Er hat gesagt, ich will einen Kompromiss haben. Er hat viele Sachen gesagt. Und wenn er jetzt einfach das Militär hinschickt, um die Mauer zu bauen, sieht das einfach optisch nicht gut aus. Aber man muss einfach sagen, er hat sich die Sache, es ist wasserdicht, er kann das einfach machen. Es gab auch schon eine Kongressanhörung dazu, wo die Leute wirklich auseinandergenommen wurden. Und es ist im Endeffekt so, ja, Trump kann einfach sagen, hier, ich schicke die Leute jetzt hin. Er hat ja vor kurzem wieder gesagt, ich habe jetzt gerade wieder 3000 Truppen an die südliche Grenze geschickt, um gegen Drogenkartelle und internationale Kriminelle vorzugehen. Ja, ja, darunter läuft das Ganze nämlich. Deswegen betont er das auch immer. Diese 3000 Soldaten hätte er ja gar nicht an die Grenze schicken können. Da gibt es ja Posse Comitatus in Amerika. Das Militär darf ja eigentlich nicht auf der eigenen, also die dürfen ja eigentlich nicht da stationiert sind. Da gibt es Ausnahmen für und unter diesem Bild ist es halt erlaubt. Ja, also das nur so als kleine Sache. Ähnlich wie beim Brexit ist diese ganze Mauerangelegenheit in Amerika einfach nur ein riesiges Theater, meiner Meinung nach. Ja. Goodbye Freedom and Democracy. Hello Rules-Based International Order. Das ist eine kleine Leseempfehlung. Die hat einen sehr starken Anti-Globalismus, Anti-Kapitalismus-Einschlag, also ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber es geht im Endeffekt um das Konzept der Rules-Based International Order, was ja auch sehr oft von europäischen Politikern so in den Mund genommen wird. Ne? Weiß nicht, was das deutsche Pendant dazu? Eine, sagt die Frau Merkel auch sehr oft, ich kriege es jetzt nicht zusammen, aber vielleicht wisst ihr, worüber ich spreche? Und es geht im Endeffekt darum, dass internationale Institutionen geschaffen werden, die über Nationalstaaten hinaus halt gewisse Regularien beschließen können, an die sich die Nationalstaaten dann halten müssen. Ja, das kann gut sein, kann auch schlecht sein. Ja, Regeln sind faschistisch. Das ist so. Ja, und hier werden halt so ein paar gewisse Trends, die in letzter Zeit in diese Richtung gehen, wo halt diese International Rules-Based Order halt immer weiter unterfüttert wird. Ja, beispielsweise jetzt auch im Zusammenhang mit Venezuela ist es ja so, dass da zwar die UN, der UN-Sicherheitsrat, diese tolle Anhörung gemacht hat, aber tatsächlich ganz andere Institutionen wie die mittelamerikanische Gesellschaft und andere solche, ja, International Rule-Based Institutions halt das Heft in die Hand genommen haben und gesagt haben, wir kümmern uns jetzt darum. Und die Rand Corporation wird oft zitiert. Also wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, das Ganze aber sehr interessant. Ja, hier haben wir eine Karte. Das ist einfach mal ein bisschen was fürs Auge. Hier gab es ein internationales Barometer, wo quasi die Freedom of Expression weltweit, wo man sich frei äußern darf und wo man sich nicht frei äußern darf. Und das ist hier in 5 Stufen unterteilt, von offen bis geschlossen. mit eingeschränkt, verhindert und unterdrückt als Zwischenstufen. Moment mal. Und dann haben die Deutschland in dunkelgrün und Amerika in nicht so dunkelgrün oder was? Genau, und das ist halt auch ein Punkt, den man direkt kritisieren kann, weil auf den ersten Blick, wenn man sagt, okay, China ist geschlossen, das ist kein Wunder. Aber wenn man sich anguckt, okay, wir haben Deutschland und Amerika. Ja, und es ist nun mal so, dass in Deutschland ist die Meinungsfreiheit per Gesetz eingeschränkt. Das ist ja, das muss man ja nicht unbedingt schlecht sehen, aber es ist einfach faktisch der Fall. In Amerika ist es nicht so. Ja, und da sieht man halt ganz schnell die ganzen Prämissen, die hier zugrunde gelegt werden, die sind vielleicht für so Länder wie Brasilien oder Kongo oder China, Indien, Tadschikistan oder so, sind die vielleicht zutreffend, aber in Europa und Amerika nicht so. Und vor allem Frankreich auf einem Level mit Amerika, ich weiß nicht. Das Frankreich Ding ist auch, auch sehr eingeschränkt. Das Ding ist auch mit China, also in China darfst du eigentlich schon alles sagen, was du möchtest. Das Ding ist nur, sobald du dich organisieren möchtest, das heißt, sobald du zum Ausdruck bringst, dass du zum Beispiel eine Demo machen möchtest, verschwinden deine Postings aus dem Netz und du kannst später auch verschwinden. Aber an sich, also ist es zum Beispiel in islamischen Ländern, ist es problematisch, Atheist zu sein und sozusagen Religion zu kritisieren. Du kannst dafür allein in den Knast kommen. In China wirst du nur für Organisationen vom Staat bedrängt. Also closed weiß ich jetzt nicht, ob ich das wegmachen haben wollen würde von China, aber es ist halt ein Unterschied, ob du... Ich weiß nicht, da ist halt nur speziell organisieren. Das darfst du nicht, das darfst du überhaupt nicht. Auch nicht im also Positiven. Man kann auf jedes Land einmal draufklicken und dann kriegt man einen kurzen Absatz so als Erklärung dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, was sie selbst bei, ne, also genau, einfach mal draufklicken und gucken, was sie dazu geschrieben haben. Ein bisschen unten links müsste es da stehen. Da. People in the United States of America are able to exercise their fundamental freedoms to associate with one another. Assemble peacefully and express their opinions and ideas, mostly without consequence or fear of retribution. Ja, und wie weit ist das jetzt eingeschränkt? Das steht hier noch nicht. Ja, okay, also bei Amerika habe ich jetzt nicht geguckt, bei anderen Ländern steht halt hier steht halt irgendwas von, dass die Leute halt eingesperrt werden. Das ist wahrscheinlich der Grund. Was sie irgendwie meinen, mit den meisten Gefängnisinsassen und so. Was ja stimmt. Aber das hat ja nichts mit Meinungsäußerung eigentlich zu tun. Ja, keine Ahnung, was die unter Civic Space verstehen. Ich dachte jetzt schon irgendwie, dass das irgendwie, wir haben 100 NGOs gefragt, kriegen sie genug Geld vom Staat? Und in Deutschland haben alle gesagt, ja, könnte noch mehr sein, aber ist schon viel. Black Lives Matter wurden harassed, deswegen. Wenn man auf Read More klickt, dann kriegt man noch einen etwas längeren Text. Ja. Naja, also, aber auf diese Sache haben sich sehr viele Nachrichtenartikel in der letzten Woche auch bezogen. Da fand ich die Grafik schon schön, mal zu zeigen. Grafiken sind immer schön. Die bilden abstrakte Informationen so schön ab. Haben wir auch eine Grafik, die sich darum dreht, wie viel denn für die Verteidigung ausgegeben wird. Und ich finde es ganz interessant, dass wir in Deutschland sozusagen eine Meinung haben, die größer wird, dass man mehr fürs Militär ausgeben soll, 2017, 2018. Und ich habe immer das Gefühl, wenn über den schlechten Zustand der Bundeswehr geschrieben wird, da habe ich mir schon immer gedacht, schreibt doch, dass ihr Budgeterhöhung haben wollt. So müsst ihr das so indirekt machen, dass ihr Geräte verkommen lasst, dass man sie nicht mehr benutzen kann und dann sagt man, ja, aber das ist alles nicht einsatzfähig. Und dann kriegt man sozusagen indirekt den Stupser, dass man mehr fürs Militär ausgeben soll. Ich finde Militärausgaben jetzt prinzipiell nicht schlimm. Ich finde, dass da Deutschland deutlich aufrüsten könnte. Aber keine Ahnung. Ich finde es einfach nur interessant, wie die Meinung innerhalb vom Land sich geändert hat und womit das wohl zusammenhängt und ob so viele Artikel über den schlechten Zustand, ob das damit zusammenhängen könnte. Wer weiß das schon? Bestimmt nur ein Wissenschaftler. Das ist ein interessanter Artikel vom Stephen Stewart Williams. Der hat uns einen wissenschaftlichen Artikel mitgebracht auf Twitter. Ihm bitte nicht folgen, von dem hole ich mir regelmäßig Studien, die ich bei uns hier im Stream vorstelle. Also es könnte für euch langweilig werden, wenn ihr ihm folgt. Nur Spaß, aber er hat immer relativ guten Input und mit der Psychologie ist es immer so ein bisschen, ja, Psychologie ist jetzt nicht ganz so seriös, wie man das sich vielleicht vorstellen möchte. So ist alles ein bisschen schwammig und ist keine handfeste Wissenschaft. Also Psychologie immer mit Vorsicht genießen. Aber hier bei dem Artikel habe ich mich relativ gefreut, weil hier kommt auch ein Theme wieder raus, was in The Blank Slate von Steven Pinker auch aufgegriffen wird, inwieweit denn sozusagen Gene Einfluss auf den Menschen haben, speziell auch in der Psychologie, dass eben verschiedene Arten, wie dein Charakter daherkommt. Da gibt es ja die Ocean Big Five Personality Traits. Und das zum Beispiel Extraversion oder Neuroticism, dass es halt einen genetischen Faktor hat und dass sowas wie Gedächtnisleistung, mathematische Fähigkeiten, verbale Fähigkeit, Lesen, psychiatrische Problemchen, sage ich jetzt mal ganz euphemistisch, dass das halt alles irgendwie so mit Genen auch mit zusammenhängt. Und ich finde es einfach interessant, sozusagen den Character Realism, wie man das denn so nennen könnte. So, das, wenn du eine Angststörung hast, das ist wahrscheinlich schon in der Wiege vorhanden ist. Was nicht heißt, dass du da nicht mit Therapie besser wegkommst, aber dass halt vieles eher an Genen hängt und nicht so arg in deinem Umfeld. Ja. Und hier haben wir den Maskulinitätsreport aus den USA. Und wenn du etwas runterscrollst, haben wir hier auch eine interessante Grafik. Da hat man sich mit 5000 Männern auseinandergesetzt im Alter zwischen 18 und 95. Und siehe da, sozusagen die Zufriedenheit, ein positives Mindset zu haben, mit dem Leben zufrieden zu sein, hängt beim Mann besonders stark davon ab, ob er einer Arbeit nachgeht, bei der er sich nützlich fühlt, eine Arbeit, in der er aufgehen kann. Und dass das immer noch wichtiger ist, wie Einkommen, Gesundheit, Alter oder verheiratet zu sein, dass der Mann sich am stärksten dadurch definiert, dass er produktiv ist und was macht, worin er einen Sinn sieht. Und ich fand das ganz interessant. Das ist ein guter Rapport, den man sich durchlesen sollte. Ja, fand ich auch gut. Ich habe den auch eingereicht. Zum Hintergrund, Harry's ist eine Rasiermittelherstellerfirma aus England. Seit 2013 ist sie auch in Amerika. Und die bringen jedes Jahr für England so einen Report raus. Und Amerika ist das jetzt der erste. Und ein paar Sachen, die ich noch interessant fand, ist, die haben ja die allgemeinen, wie das allgemeine Wohlbefinden ist, wie gut man sich fühlt. Die Werte haben die ja mit einem Index gemessen. Und dabei haben die herausgefunden, es gibt keinen großen Unterschied zwischen homosexuellen und heterosexuellen Männern. Die sind ungefähr gleich zufrieden. Allerdings gibt es einen sehr großen Unterschied zwischen Leuten, die sich als non-binary definieren und bei Female-to-Male-Transgender. Diese beiden Gruppen sind explizit rausgestoßen. Mit einem schon stark verringerten Wohlfühlfaktor. Ja, das sei mal am Rand erwähnt. Und ansonsten ein interessanter Report, durch den man durchscrollen könnte. Und ganz konkret wird ja auch auf diese ganze Sache mit der APA und Toxic Masculinity eingegangen. Und hier wird gesagt, in letzter Zeit wurde halt zu sehr auf die negativen Aspekte der Männlichkeit der Fokus gelegt und wir wollen mit diesem Report, wir haben halt mit diesem Report den Ansatz, dass es besser ist, die positiven männlichen Sachen herauszuheben und zu stärken und dass dadurch man einen besseren gesellschaftlichen Impact hat. Ja. Ne? Ja. Apropos, ne? In diesem Artikel, leider ist er hinter einer Paywall, aber wie soll man sagen, Paywalls sind jetzt nicht unüberwindbar. Geht es darum, dass Myers Briggs Type Indicator Theory irgendwie das Papier nicht wert ist, auf das es gedruckt ist, und es ist eins der am weitest verbreitesten psychologischen Instrumente, und es ist, ja, für Psychologie steckt ein bisschen in der Krise in Sachen ja, Glaubwürdigkeit, Wissenschaftlichkeit. Ja, das kann man sich mal zu Gemüte führen. Ich will damit nicht sagen, dass zum Beispiel Arbeit von einem Psychologen nicht gut sein kann. Wenn du psychiatrische, psychische Probleme hast, schau, dass du dir Hilfe holst. Allerdings, wenn es darum geht, gesellschaftliche Dinge sich anzuschauen, immer so ein bisschen so Psychologie, ja, ist wichtig, aber hat viele wackelnde Fundamente, sagen wir es mal so. Also. Und hier wieder Steve Stuart Williams über kulturelle Anthropologie. Und das Interessante ist, dass kulturelle Anthropologie, das an Begriff, der hier verwendet wird für die Kultur selber, dass diese Art zu denken, die ja den Progressiven oder den Social Justice Warriors inhärent ist, dass der Trend schon 1978 bemängelt worden ist. Und das ist sozusagen eine Geburtsphase der multikulturellen Bewegung, als es noch eine Bildungsreform innerhalb der USA war, nach Ende der Segregation. Und on the one hand, we have drifted into a kind of non-relativistic relativism, where anything and everything done in or by some non-Western cultures viewed as good or at least neutral with clear judgmental and non-realistic emphasis. And everything done in or by Western society is seen as bad. That is, we have come to say all cultures are equal except for Euro-American ones, which are inferior and evil. Wenn ich hin und wieder sozusagen auf die Geschichte hinter den Progressiven hinweise, ich möchte damit nicht sagen, dass diese Wissenschaftler super viel krasse Macht haben und dann in einem Netzwerk sich zusammengehockt haben und versucht haben, dass das eine Mainstream-Position innerhalb der Gesellschaft, der Kultur wird. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass sozusagen viele dumme Ideen, die wir heute bekämpfen, dass die meist Dekaden alt sind. Und dass sich schon Leute vor vielen, vielen Jahrzehnten schon über den Unfug aufgeregt haben. Und ich fand einfach den Artikel ganz interessant. Ja, reden wir mal kurz ein bisschen über das Thema Bitcoin, Blockchains und sowas. Ein kleiner Einleitungssatz dazu. Im Endeffekt gibt es einige Leute, die meinen, diese ganze Zensurproblematik, die Problematik mit Artikel 11 und Artikel 13, könnte man vielleicht umgehen über Blockchain-basierte Netzwerke oder Bitcoin-basierte Netzwerke, wo halt auch Daten mitgesendet werden können, wenn die nicht über halt die normalen Netzprovider laufen. Allerdings sagt die Politik in Deutschland auf EU-Ebene jetzt schon, allgemein sind die meisten Blockchain-basierten Sachen nicht DSGVO-kompatibel, weil man unter anderem keine Möglichkeit hat, Daten zu löschen, und man hat ja einen Löschanspruch nach DSGVO. So, also da reden wir über sehr viele rechtliche Grauzonen. Hier gibt es eine weitere Innovation, beziehungsweise einen Aufsatz auf eine weitere Innovation. Es gibt ja das sogenannte Blockstream-Network. Ja, das sind im Endeffekt 6 Satelliten, die ein paar Bitcoin-Millionäre in die Umlaufbahn geschossen haben, und die stellen quasi die Blockchain weltweit zur Verfügung. Jeder, der eine Satellitenantenne hat, kann sich in dieses Netzwerk quasi einloggen und das passiv bekommen. Und jetzt haben halt einige findige Leute mit ein bisschen Technik herausgefunden, wie man auch jenseits von allen Internetverbindungen direkt über diese passive Satellitenverbindung halt quasi auch, ja, Daten hin und her schicken kann. Ja, und hier ist eine kleine Bastelanleitung dazu. Das muss man nicht unbedingt folgen. Ich finde es nur sehr faszinierend, weil diese ganzen parallelen Netzwerke zum Internet, die sich jetzt etablieren, in dem Fall ist es halt das Blockstream Satellite Network und die Lightning Exchange, ja, und dann gibt es ja noch das Interplanetary File System und solche anderen Systeme, die es ja jetzt schon gibt, aber die auch immer mehr Verbreitung finden, Und wie gesagt, die Gesetzgeber sagen, diese ganzen Blockchain-Alternativen, die sind nicht DSGVO-kompatibel. Das Internet mit den normalen Providern und den normalen Apps wollen sie zensieren. Ja, mal gucken, ob sich da so ein Parallel-Internet, sage ich mal in Anführungszeichen, irgendwann mal rauskristallisiert. Weil es gibt da jetzt schon faszinierende technische Sachen, die parallel zum Internet laufen. Allgemein zum Bitcoin als Anlage oder sowas äußere ich mich nicht. Ich finde nur die technischen Sachen dahinter sehr interessant. Ja, kommen wir nochmal zum Magnetfeld. Ja, ich hatte das ja schon mal in meiner Gloom and Doom Serie erwähnt, dass sich das Magnetfeld verändert und dass es flippen könnte im schlimmsten Fall. Aber so weit sind wir noch nicht, aber wir sind halt so weit, dass sich das Magnetfeld immer schneller quasi von seinem vorigen Punkt verschiebt. Wissenschaftler sagen, es hängt wahrscheinlich mit Verschiebungen im Erdkern zusammen, dass da halt gewisse Materialien irgendwie, dass es einen Sturm im Erdinneren gibt und was auch immer. Man weiß es halt nicht genau, warum es passiert, aber es passiert halt mittlerweile so schnell, dass die offiziellen staatlichen Kalibrierungsvorgaben für die GPS-Systeme jetzt ein Jahr früher als geplant angepasst werden. Normalerweise werden die sowieso alle 5 Jahre angepasst, weil es sich verschiebt. Aber mittlerweile wäre die Varianz von den Werten so stark gewesen, dass es bei Militär oder bei medizinischen Aufklärungseinsätzen oder anderen GPS, alles was GPS halt ist im Endeffekt, ja, dass es da zu Problemen hätte kommen können. Ja, und deswegen hat man jetzt ein Jahr vorher diese Kalibrierung quasi vorgenommen. Ist wohl auch durch die allgemeinen Nachrichten gegangen, weil ein paar Leute mich darauf angesprochen haben. Fand ich interessant. Also es ist, normalerweise wird es alle 5 Jahre angepasst. Dieses Mal haben sie es schon nach 4 Jahren angepasst. Mal gucken, vielleicht verkürzen die jetzt ja den Zeitraum auf 4 Jahre. Was passiert denn, wenn es flippt? Ja, das ist alles sehr theoretisch. In der Vergangenheit ist es dann so gewesen, dass halt erstmal das Magnetfeld sehr abnimmt und ja, da sind wir nicht so gut geschützt von den ganzen Partikeln, die so aus dem Weltraum kommen. Und wenn das passiert, dann müssen wir uns was darüber, ja, je nachdem, also es ist alles sehr theoretisch, sagen wir es mal so. Aber es wäre nicht gut für uns. Wäre nicht gut. Hätte nicht nur für die Navigation Auswirkungen. Deswegen war es ja auch in meiner Doom and Gloom-Reihe von möglichen, nicht unrealistischen Endzeit-Szenarien. Ja, aber ob das jetzt passiert oder in 50, 100.000 Jahren, 10 Millionen Jahren, wer weiß. Aber es ist wahrscheinlich ein recht plötzlicher Effekt oder so, ne? Plötzlich ist es ist halt wirklich alles sehr relativ und sehr theoretisch. Das Einzige, was man sagen kann, ist dieser Prozess. Der Prozess ist in Gang, aber wie lange es jetzt dauert, weiß kein Mensch, ne? Ja, plötzlich ist bei solchen Dingen dann auch eine Frage von 100.000 Jahren oder so. Ja, und ja. Wie es auch üblich ist bei solchen, ich sag jetzt mal, Naturphänomenen, sind wir auch bei der Skala, wie es durchschnittlich passiert, schon wieder irgendwie 10.000 Jahre drüber oder so. Also, ja, ne? wie bei Yellowstone und Vulkanausbrüchen und so, da werden ja so Wahrscheinlichkeiten berechnet. Das ist alles sehr theoretisch, deswegen. Aber faszinierend, dass es so an Fahrt jetzt aufgenommen hat. Wo wir das letzte Mal drüber berichtet haben, war es ja noch nicht so signifikant oder es wurde noch nicht als so signifikant angesehen. Ja, es ist ja jetzt auch hier die Doom and Gloom-Reihe so ein bisschen. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht wieder zu laut. Die GIFI hat ja auch einen Doktor und der wird gerade angezweifelt von Vroni Black mal wieder. Und was ich heute gelesen habe, sind auch einige Sachen, einige ziemlich deutliche Hinweise, was das irgendwie Bullshit ist, was sie geschrieben hat. Unter anderem 68 Verlinkungen oder eher zu Nachweisen, die Dinge nachweisen, die da, oder die andere, ja, die das nicht nachweisen, was sie da eben behauptet hat, was da nachgewiesen wird. Das wäre schon ziemlich schlechte Arbeit, hieß es da. Mal gucken, was daraus wird, ne? Ob die vielleicht auch irgendwie ihren Doktor abgeben muss, aber. Die Frauen müssen ja in der Regel nicht zurücktreten wegen sowas, oder wie ist das? Naja, die ehemalige Bildungsministerin, die hat ja einen Botschaftsjob bekommen im Vatikan, aber die musste zurücktreten, ja. Frau Schawan hieß sie, glaube ich. Genau, ja. Ja. Ja, und ja, bei ihr ist es wohl noch halt noch mal ein bisschen anders, wie du ja gerade schon gesagt hast, dass es nicht so sehr darum geht, dass sie abgeschrieben hat, sondern darum, dass sie halt wirklich Quatsch geschrieben hat. Und es ging bei diesem Kram auch irgendwie um Demokratie in Europa mit der Zivilgesellschaft. Ne, also irgendwelchen AA-Stiftungen und so. Und das finde ich schon ziemlich interessant, dass sie das so lange, dieses Thema, weil es wirkte ja eigentlich so, als sie diesen Posten bekommen hat, dass sie ja quasi als Bezirksbürgermeisterin gearbeitet hat und dann irgendwie, weil ja die Frau Schwesig sich als Ministerpräsidentin verabschiedet hat, sie dann da nachgerückt ist, beziehungsweise Frau Barley. Die war, glaube ich, vorher, ne? Ja. Die ist ja dann Justizministerin geworden. Ja, ich war nur kurz. Und ja, aber das scheint ja doch so genau ihr Feld zu sein. Also halt irgendwelche NGOs dafür bezahlen, dass sie irgendwelche Dinge tun. Dinge, ne? Und ja, also ich bin gespannt, was da aus der Nummer wird. Auf jeden Fall. Was auch bemerkenswert ist, ist, dass es wird halt alles jetzt schon so geframed. Sie hätte eine stressige Zeit gehabt und so weiter und so fort. Ne? Also, und ich weiß nicht mehr, wie es bei der Schawan war, das habe ich nicht so genau verfolgt, aber im Gutenberg hat auf jeden Fall keiner gesagt, dass es eine stressige Zeit gewesen ist. Aber was ist das auch für eine Entschuldigung? Du machst Unfug und dann sagst du, stressige Zeit. Und der Gutenberg hat gesagt, also diese Doktorarbeit ist neben meiner Tätigkeit und bla und Familienvater. Also der hat auch schon versucht, sich darauf rauszureden. Ja, das Problem ist halt, dass das wahrscheinlich auch noch Doktorarbeiten sind, die halt vor den Möglichkeiten der Internetrecherche entstanden sind teilweise. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei ihr ist, aber gerade auch die vom Gutenberg und so, das Ja, ist halt auch komisch. der Witz beim Gutenberg war ja, dass er da auch noch den wissenschaftlichen Dienst des Bundestags mit eingespannt hat, um an seiner Doktorarbeit zu arbeiten. Der Gutenberg hat aber gesagt, dass er überfordert war. Also er hat das auch sozusagen als Grund angegeben, dass Ja. seine Arbeit da so schlecht war. Ja, da hat er das gesagt, jetzt sagen das die anderen. Das ist, glaube Ja, ich, auch ja. der Unterschied. Das ist ein Unterschied auf jeden Fall. Tja, die Internetrecherche ist so ein Ding. Was ja interessant ist, in Amerika werden immer mehr von diesen Nutzerdaten, früher hat man sie Metadaten genannt, werden genutzt, um sogenannte Predictive Policing-Sachen zu erstellen. Man macht es nicht mittlerweile nicht mehr auf personalisierter Basis, sondern man guckt, in welchem Häuserblock könnten welche Kriminalitäten vorkommen. Aber das gibt es auch andersrum. Und zwar gibt es ja Google Maps und Waze. Waze, ich weiß nicht, ob das hier viele nutzen. Aber es ist halt auch so Navigationsprogramm. Und ja, da kann man halt eintragen, ja, da ist eine Polizeikontrolle. Und in New York haben die jetzt gesagt, einerseits, okay, Google, unterbinde das mal. Wir wollen nicht, dass die Nutzer hier sagen können, wo unsere Polizeikontrollen sind, aus verschiedenen Gründen, die man sich jetzt denken kann. Und andererseits haben die auch öffentlich verlautbart, okay, Nutzer, die diese Sachen da posten, die machen sich jetzt strafbar. Schön, ne? Die Technologie. Das ist ja an sich so eine sympathische Sache, wie so ein Blitzerwarner oder sowas, wo man sich mit der Technologie dann wehrt. Aber nee, die unterdrücken das immer mehr. Aber auf der anderen Seite nutzen sie die Daten für sich selber schon. Ja. Aber lustig. Eine lustige Meldung irgendwie. Trotz der ganzen Sache. Tja, so ist wieder eine Woche vergangen und die nächste. Was wird die nächste Woche bringen? Das war schon die letzte. Erzählen. Ja, die Magnetstrahlung, die wird uns alle umbringen, wenn wir nicht geimpft sind. Ich habe übrigens heute kein Logo für euch ausnahmsweise. Das habe ich nämlich kurz vor dem Stream zerschossen. Deswegen gibt es heute nur deswegen gibt's heute nur Sterne. Ja, ich hatte eine stressige Zeit. Ihr müsst es verstehen. Einmal mit Profis, echt. Einen Eimer mit Profis? Eimer mit Profis, ja. Ja, außerdem apropos Logo und so. Ich schaue gerade nochmal. Wir haben ja diese Woche, habe ich ja unsere live.weltraumaffen.com, die es ja immer noch gibt. Ne? Das war ja unser Rückzugsort quasi für die Zeit des Strikes neben Ebel seinem Kanal für Livestreaming. Das läuft natürlich da auch noch weiter. Ich sehe, da sind jetzt gerade nur 14 Personen. Das ist ein bisschen wenig auf jeden Fall. Also ihr könnt das gerne oft da nutzen. Zum Beispiel gibt es da auch die Möglichkeit halt, dass ihr nur den Audio-Stream euch anhört. Und ich habe gerade das auch mal ausprobiert. Das funktioniert auch auf meinem Telefon zumindest. Funktioniert das auch, wenn man das Ding eigentlich in Standby schaltet. Also muss man nicht anhaben dafür. Also jetzt nicht mit Licht auf dem Display und allem. Kann man was sich für ein Format ist das, wenn ich fragen darf? Ich frage für einen Kollegen eigentlich. Ist das ein MP3 oder was? Welche legt man runter? Nee, das ist MPEG, ja, aber das ist, also, ja, das ist, weiß ich gar nicht genau, wie das, aber das ist auf jeden Fall organisiert, ist es auf jeden Fall für Livestreaming. Also das müsste eigentlich überall funktionieren. Das ist so ein Format, was Apple erfunden hat, aber das läuft im Browser, läuft das auch und das läuft auf jeden Fall auch auf Android-Geräten. Das ist extra fürs Livestreaming halt gebaut, dieses Format. Und also da spart ihr eine Menge Bandbreite im Vergleich zum YouTube-Kram, wenn ihr euch das da dann, also falls ihr da drauf achten müsst. Aber es ist auch im Moment halt wirklich nur der Livestream. Die Videos zum Nachhören und so kommt alles noch. Also wollen wir eigentlich auch machen. Aber das dauert noch ein bisschen. Chat oder so gibt's da auch nicht. Aber ja, man kann halt das Video da gucken, das ist unabhängig von YouTube, also wenn wir hier ausfallen oder gestrikt werden oder so, dann sind wir ja, da auf jeden Fall erstmal. Mai abhauen nach Artikel 13, wer weiß. Naja, wenn du da ja vorhin meintest, dass sie über die Größe gehen, die Größe ist ja noch okay. Und wenn sie ja, uns irgendwann... Ja gut, wir hätten das Problem nicht, aber YouTube müsste ja den Filter machen und die Frage... Das ist halt die Frage, das, was wir hier machen. Können wir ja, das mit den Upload-Filtern weiter so machen? Ja, das wird sich dann zeigen. Das muss dann YouTube halt eben natürlich wissen. Ja, wir müssen es so 20 Sekunden machen oder so, dass wir das zwischendurch prüfen können. Ja, so oder so. Da geht es auf jeden Fall weiter. Und selbst wenn uns jetzt jemand sagen würde, wir brauchen eine Lizenz zum Streamen, dann könnten wir auf der Seite immer noch eine Zuschauerbeschränkung von 500 einfügen und dann wäre es auch wieder okay. Weil diese Streaming-Lizenz... Wir bleiben ja, da. Genau. Und dann Chris, dem ich nochmal von Herzen hier danken möchte. Der hat ja im Hintergrund eine gute Infrastruktur gebaut, dass wir ein bisschen Upload-Filter-resistenter sind als vorher. Danke nochmal. Ja, das ist noch also so einiges auszubauen auf jeden Fall. Aber ja, ich mache das ja nur in meiner Freizeit nebenbei. Das wäre ja dann am Ende sozusagen eine App der Ehre, des Ruhmes, der Tapferkeit und des Heldentums, die wir dann haben. Ja, könnte man so sagen. Seht zu, dass ihr diese Woche in den Wald kommt. Ja, sehr wichtig. Und ja, fördert, was der Freiheit dient. Livestream hören. Fördert, was der Freiheit dient und zerschmettert, was ihr schadet. Vor allem zerschmettern. Macht's gut, Leute. Ja, genau. Lasst euch nicht ändern. Bis nächste Woche. Tschüss. Haut rein. Kulturmarxismus.